Input. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Endlich komme ich mal zu euch. Ich habe gerade jetzt ein Interview mit Ree geführt, das war total super. Und stehe jetzt hier am ArenaNet NCSoft Guild Wars 2 Stand. Alleine im Übrigen, völlig alleine, ja, weil der Fesra kann nämlich dieses Mal nicht dabei sein. Und ich muss hier monologisieren und das ist total schrecklich, das wisst ihr, das mag ich überhaupt nicht. Aber es bleibt nichts anderes. Also ich habe, wie gesagt, eben mich ewig lange mit Ree unterhalten und das war ein wahnsinnig süßes und tolles Interview. Und ich bin jetzt Fangirl, also auch jetzt von Ree, von Martin sowieso, den habe ich auch schon getroffen, ne? Ist klar. Und mit dem mache ich nachher noch ein Interview und dann versuche ich mal zwischendurch noch John Peters abzugreifen. John Peters ist ja PvP-Experte und ich nicht und das könnte auch sehr interessant werden. Und dann wollte ich mich noch auf jeden Fall mit Daniel unterhalten. Den hatte ich mir auch noch mal versucht zu greifen. Daniel Dosso, das ist der Lead Artist hier. Und ich stehe jetzt hier gerade rum, gucke mir an, wie hier die Leute Guild Wars 2 zocken. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich eigentlich Guild Wars 2 zocken will oder nicht. Also heute wäre jetzt mal die Möglichkeit, die Schlangen sind nicht so lang. Morgen wird es wahrscheinlich tierisch lang werden. Aber jetzt glaube ich... Ich glaube, ich will das nicht. Ich glaube, ich spare mir das noch ein bisschen auf. Ich bin da so wie der Martin, der sagt, man muss sich die Überraschung mal so ein bisschen auch halten. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen mit euch rumgehen durch die ganzen Hallen. Ich war noch überhaupt nicht. Ich war jetzt hier direkt Guild Wars Halle 9. Und jetzt, ihr Lieben, nehme ich euch einfach mal mit. Jetzt habe ich euch mit euch gefrühstückt. Ich bin nicht mit euch hierher gefahren. Ja, direkt neben Guild Wars 2. Entschuldigt mal. Der Terra-Stand, ihr erinnert euch an Terra, letztes Jahr, ewiges Interview, total lang mit dem Typen, der ja nie aufgehört hat. Daneben Star Trek, Infinite Space. Ich bin ja alter Trekkie oder Trekker, habe ich jetzt gehört, sagt man dazu. Aber nee, muss jetzt auch nicht sein, werde ich jetzt auch nicht spielen. Was haben wir denn hier? Was ist denn das für ein Game? Das sagt mir gar nichts. Jetzt fehlt mir wieder Fesra, der könnte mir bestimmt wieder irgendwas dazu sagen. End of Nations und ich guck mal, weil hier hinten, und die will ich jetzt nämlich gerade mal suchen, soll so eine PvP-Area sein und in der soll man nachher komischerweise auch John Peters finden, unglaublicherweise, ja. Leute, ich modernisiere jetzt schon die ganze Zeit, das ist unfassbar, ja. Endlich wieder ein Abschaltimpuls, im Übrigen Gulgi, ich weiß. Aber war ich krank und dann hatte ich super viel zu tun. Das hört sich jetzt wie zwei billige Ausreden an, aber sie stimmen wirklich. Also so war es. Und kann man nichts machen. Und deswegen kommt jetzt erst ein Abschaltimpuls und dann auch nur quasi ein halber, weil Fesra ist ja nicht dabei. Also quasi 50%. Aber ich versuche jetzt 100% zu machen. World of Tanks, was ist das denn? Ah, hier sind so Plastiktanker. Naja, gut. Und Bundeswehrsoldaten. Die sehen echt aus. Ja, können wir gleich mal fragen. Ob ich mal mit denen ein Interview mache? Nee, lass mal lieber. Was haben wir jetzt hier? Firefall. Sagt mir auch nichts. Also ich bin wieder überhaupt null informiert, wie immer. Ich nur Guild Wars. Ihr wisst ja Bescheid. Nur Guild Wars. Was haben wir hier? World Best Gamers. Das könnte die PvP-Area sein. League of Legends, Dominion. Also wie gesagt, ich bin wie immer total draußen, keine Ahnung von nichts. Mit Martin habe ich nachher um 1 ein Interview. Wie spät ist denn das jetzt? Ah, 11. Habe ich ja noch genug Zeit, um hier irgendwelche Leute im weißen Shirt, auch wieder ein weißes Shirt haben, an. Ja, hier sind wir richtig PvP-Bereich. Da muss ich gleich mal gucken, wo hier Guild Wars ist. Oh, hier sehe ich jetzt schon tolle Formel-1-Wagen. In dem man sitzen kann und dann irgendwie Formel-1-Spiel spielen kann. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, hier ist richtig so mit Stühlen aufgebaut. Sensationell. Gar nicht schlecht. Hier, das sind richtig diese Hardcore-Leute, wie ich das so sehe. Oh, und warm geworden ist das. Das muss ich jetzt mal so nebenbei sagen. Ist total warm geworden. Ich schon wieder völlig falsch angezogen, wie immer. Das kriege ich ja nicht so hin, wisst ihr ja. Es ist ganz interessant. Es ist richtig schön. Heute sind ja nur Fachbesucher und Presse da. Das heißt also relativ leer, aber angenehm. Sehr angenehm. Also sollte man öfter machen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir ein Interview von irgendwelchen Leuten von Empire. Ich vermute mal, das ist deren Gilde-Clan irgendwas. Aber wie gesagt, PvP, ich keine Ahnung. Das muss ich mir alles von hoffentlich John Peters erklären lassen, weil mit dem muss ich unbedingt reden. Das habe ich mir vorgenommen. Ganz wichtig. Ja, dann gehen wir jetzt hier einmal rum. Ich nehme euch gleich mal mit in die anderen Hallen, weil ich möchte jetzt ein ganz tolles Interview führen mit den Sims, mit irgendjemand von den Sims. Weil Sims 3 spiele ich ja. Ja, ohne Scheiß, spiele ich auch. Neben Guild Wars. Man soll eigentlich ja kein Spiel neben Guild Wars haben, aber manchmal passiert das schon. Und nachdem ich das erst total abgelehnt habe, macht mir das jetzt total Spaß. Weil ich da kann ich dann schön mein Haus bauen und so. Wunderbar. Und ich merke schon, dass ich solche Anwandlungen auch für Guild Wars 2 kriege. Dass ich mir denke, Mensch, bei dem Housing kann ich dann auch mein Haus bauen und so. Oh, herrlich. Entschuldige, hier sind wieder so Messe-Babes. Das geht schon wieder los. Irgendwelche Frauen hier bei World of Tanks, die haben Netzstrümpfe an und dann solche Camouflage. Ganz, ganz knappe Höschen. Also äußerst knapp. Ja, herrlich. Finde ich gut. Wenn uns sowas verteidigt, dann weiß ich, dass unser Land auf jeden Fall keine Probleme hat. Ja, hier kann ich mal mein Gamescom-T-Shirt holen. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe mein eigenes T-Shirt. Natürlich kein Sammler-T-Shirt, ne? Ist klar. Heißt ja nicht Sonnenwind. So, jetzt bin ich hier einmal durch die Halle gelaufen mit euch. Und ende jetzt quasi wieder am Guild Wars Stand, wie sich das gehört. Und dann müsste ich eigentlich auch irgendwann mal die anderen Hallen ablaufen, weil so kommt man zu gar nichts. Also schon gar nicht zu irgendwelchen Interviews. Ich guck mal, wer in den weißen Hemden da noch so rumläuft, ihr Lieben, und drück jetzt mal auf Stopp und melde mich später nochmal. Bis dann. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Auf in die nächste Halle. Jetzt gehen wir mal in Halle 6. Mal sehen, was wir da haben. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch jetzt erstmal mit durch die ganzen Hallen, bevor ich jetzt weitere Leute im weißen T-Shirt interviewe. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier haben wir ja... Ach du Schande, das sieht nach Sport aus. Oh Gott, das mag ich ja schon im Real Life nicht. Mache ich aber auch. Oh, Blizzard, ja. Da kommen wir doch mal wieder zum Thema. Ob wir da vielleicht ein Interview kriegen, das kann ich jetzt ja mal ausprobieren. Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, ne? Ich möchte noch mal mit jemandem sprechen über Diablo. Immer noch. Das ist ja, für mich ist das fast schon so ein Duke Nukem Forever-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden gibt. Und das ist total lustig. Die ganzen Leute, Fachbesucher, Presse, die stehen genauso an wie die Besucher hier. Lange Schlangen nuddeln sich schon wieder über den Diablo-Stand, Blizzard. Das ist echt lustig. Also wirklich. Eigentlich macht es fast keinen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Es macht fast keinen Unterschied zwischen... Es ist nur ein bisschen leerer, aber ansonsten sieht es alles ganz genauso aus. So, was haben wir hier? StarCraft, kannst du ohne Ende. Diablo 3. Ja, bitte, was haben sie hier? WoW, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich glaube nicht, dass das Diablo 3 ist. Ja, das ist richtig. Also, achso, sie sagt gerade... Sie wüsste, dass wir irgendwann hierher finden würden. Ja, gut, also Blizzard hatten wir jetzt rauf und runter. WoW auch. Das, was ich bei Blizzard immer so schade finde an dem Stand ist, der ist so introvertiert, ne? So total nach innen, während ArenaNet und NCSoft und Guild Wars ist immer jetzt alles schön offen, ist das hier immer so zu. Das ist immer so geheim und so. Es ist anstrengend mit den Jungs, hieß. Kann man nicht anders sagen. So, was haben wir als nächstes? Komm, das Computermagazin ist auch wieder da. Also stehen auch alle irgendwie immer an derselben Stelle. Das ist total super. Man braucht sie eigentlich gar nicht umzustellen und nichts, weil man das im Prinzip komplett so wie letztes Mal auch kriegt. So, jetzt bin ich allerdings relativ draußen. Was ist das? Das verstehe ich nicht. Das ist, ach so, nee, das kann ich immer nicht. Solche Racing-Games oder so, ne? Also das ist gar nicht so meins, wo ich dann irgendwie so Formel 1 Autos fahren muss oder andere Autos fahren muss. Das ist nicht so. Finde ich jetzt nicht so. Ich bin ja mehr so Law und... Oh, ich habe so ein schönes Law-Interview. Muss jetzt nochmal von reschwärmen. Das war so super. Und Housebuilding und so. Typisch Frau halt, ne? So wie Case King, ja. Da sind bestimmt die Case Modder. Das gucke ich mir mal morgen genauer an. Ich gehe jetzt mal hier rum. Dragon's Dogma sagt mir auch nichts. Ach übrigens, ich habe gelesen, Risen 2 soll jetzt ja kommen. Da werde ich auch mal irgendwie die Jungs suchen. Vielleicht treffe ich ja wieder Björn und Mike. Die waren super. Björn und Mike bin ich Fan von das Jahr. Vielleicht sind die ja wieder dabei. Das wäre ja sehr witzig, wenn man die nochmal treffen würde, so nach 2 Jahren. Schon Risen 2 rausgebracht. Das ist schon anständig, würde ich sagen. Relativ schnell. So, was haben wir jetzt hier noch? Asus. Gut, das ist nicht so interessant. Star Wars Republic. Cyberbike, was ist das? Nein, mit dem Fahrrad. Das ist natürlich sehr umweltbewusst. Jetzt nichts mehr von wegen Formel 1, sondern mit dem Fahrrad. Oh, du selber mit dem Fahrrad da vorne vor. Das ist natürlich richtig gut. Also ihr müsst euch doch vorstellen, Cyberbike 2, du sitzt auf dem Fahrrad und siehst dich selbst fahrradfahrenderweise. Das heißt, du machst Workout, eigentlich in bester PlayStation-Move-Manier. Ist super. Also wenn du keinen Bock mehr hast, Winter oder so, draußen Fahrrad zu fahren. Aber hier sind so diese ganzen Bodycoach. Super. Du brauchst gar nicht mehr ins Fitnessstudio, du machst das alles jetzt zu Hause. Siehst zwar aus wie ein Vollhonk, aber macht nichts. Ist egal. Call of Duty. Da heulen alle Männer. Call of Duty, mein Mann auch. Oh, Call of Duty, super. Und ich so, ja Schatz, spielst du ja nicht, aber macht ja nichts. Aber Hauptsache gut finden. Ist egal. Den Debussy habe ich übrigens auch schon getroffen. Der hat auch schon gearbeitet. Das ist immer gut zu sehen, dass die Kollegen vom Spotlight auch arbeiten. Weil Bussi hat ja angekündigt, there will be cast. Und genauso ist es auch, there will be cast ohne Ende. Deswegen jetzt auch Abschaltimpuls. Und es geht schon wieder los. Fesra, wenn du das hörst und ich hoffe, du wirst dir das anhören. Denn ich weiß jetzt, woran es liegt. Und ich bin es nicht. Ja, ich bin es nicht. Aber ich weiß jetzt, woran es liegt. Das ist der Kontakt von dem Kabel zu dem Rekorderteilchen, das keinen Namen hat. Golden 1007 Reloaded, was ist das denn? Also Leute, es gibt Spiele, von denen habe ich noch nie was gehört. Unfassbar. Aber ich meine, gut, ich bin ja auch nicht die Bench, das muss man auch mal ehrlich zu sagen. So, jetzt sind wir gleich alle 6 durch. Prototype 2. Ich habe noch nicht mal Prototype 1 gespielt. Oh, jetzt geht's wieder los hier. Ja, das liegt, wenn man da dran, das ist nicht gut. Oh, der sieht ja cool aus. Oh, geil. Das ist mal eine sehr geile Uniform, die der Typ anhat. Ja, da muss man eigentlich Foto machen, weil der so geil aussieht. Da hätte ich mal fragen müssen, ob es warm ist. Da drin. Ich muss noch ein paar Leute interviewen, das mache ich mal morgen. Morgen die Besucher, jetzt so die Fachbesucher, ist glaube ich ein bisschen doof. Bioshock, Infinity, Borderlands 2. Das ist alles nicht so meins, ehrlich gesagt. Space Marine, was ist das denn? Ah, Warhammer. Okay. Ja. Es sind natürlich noch fast keine Cosplayer da. Wen wir wohl gesehen haben, ist eine Sturmtruppe, irgendwie der den Rest von seiner Sturmtruppe verloren hat. Aber der sah schon mal sehr gut aus. Ein bisschen Sturmtruppe ist immer gut. Und ansonsten geht das wahrscheinlich morgen los mit Cosplaying. Ne? So, ihr Lieben, jetzt haben wir die nächste Halle durch. Ich muss jetzt nochmal in die Richtung. Und eine Halle haben wir noch, die ich mit euch schön durchgehe. Oh, jetzt sind wir hier und die Sonne scheint. Es ist traumhaftes Wetter wieder. Nämlich es so geregnet hat die ganze Zeit und so. Nee, jetzt ist wieder alles total super. Oh. Und ich muss jetzt die ganzen Mist hier schleppen. Weißt du, wisst ihr, sonst hat das Fesra gemacht. Und jetzt muss ich alles selber schleppen. Das ist ungünstig. Steht mir überhaupt nicht. Absolut nicht. Aber gut, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Ich will mal wieder wissen, also das hatte ich im Vorfeld nicht abgecheckt, ob die Drogenhilfe Köln da ist. Also mit der würde ich auch gerne nochmal reden. So nach 2 Jahren, die wollten ihr Netzwerk aufbauen und so für Mediensucht. Und das würde mich mal interessieren, wie weit das gegangen ist. Ihr Lieben, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Pause machen, weil es knackt, ihr hört das schon wieder. Und wir sprechen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, endlich habe ich mal wieder Zeit für euch. Das ist ja Wahnsinn. Hier Abschaltimpuls komme ich überhaupt nicht zu. Was habe ich jetzt gemacht die ganze Zeit? Also, ich weiß gar nicht, was habt ihr noch mitgekriegt? Also, Sims 3 Interview habe ich gemacht, so wie angekündigt. Ich habe es euch ja versprochen. Dann habe ich natürlich ein Interview mit Martin gemacht. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Natürlich habe ich mich mit Martin unterhalten und das war wunderschön, wie immer. Ich habe vergessen, ein Foto zu machen. Martin und mir, das geht natürlich gar nicht. Also das muss ich irgendwie noch nachholen. Und, ach so, hier geht es nicht rein, doch. Ja, also Interview mit Martin gemacht, dann Interview mit Easy gemacht, Cartwright, über PvP geredet. Endlich weiß ich jetzt Bescheid bei PvP oder auch nicht und stelle fest, es wird nach wie vor nichts für mich sein, außer Casual PvP. Also das, was Easy jetzt nicht macht, der ist ja eher für Professional PvP zuständig. Danach hatte ich jetzt noch ein Interview mit Daniel Doshu, das ist der Art Director von ArenaNet. Und der macht uns mal die ganzen schönen Landschaften, Leute. Ich stehe ja so tierisch auf die Landschaften, die sind einfach wunderschön. Und ja, und jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen Zeit, um mit euch zu reden. Und das Wichtigste, habe ich euch natürlich jetzt vergessen zu sagen, ist, dass ich die Demo gespielt habe. Ja, endlich, ich bin mal dazu gekommen, die Demo zu spielen. Also man erkennt es wieder, Guild Wars. Oh, ich sehe gerade, das geht ja gar nicht. Ach du Leute, nee Leute, das geht jetzt gleich nicht. Da muss ich gleich mal ausmachen. Also ich muss hier gleich eine Treppe hoch. Da gibt es eigentlich auch einen Fahrstuhl hoch. Rolltreppe heißt das, Rolltreppe. Die ist aber gerade kaputt. Und meine Fitness reicht nicht, um mein Gewicht da hochzukriegen und mit euch zu reden, ohne irgendwie ins Schnaufen zu kommen. Und das hört sich dann immer nur peinlich an. Das wollen wir ja alle nicht, ne? Also müssen wir gleich mal auf Stopp machen, wenn ich davor bin. Ja, also Demo, das war mein Thema. Also Demo, wunderschön. Super. Ich hab einen Dieb gespielt, Human. Und er sah auch schon ganz gut aus. Also noch nicht so 100 Pro, wie ich ihn haben will. Aber er sah schon ziemlich gut aus. Und er spielte sich auch super. Ich meine, natürlich ist das irgendwie doof. Du hast keine Atmosphäre, es ist tierisch laut und so. Oh Gott, Leute, jetzt kommen die Treppen. Wir versuchen das mal. Oh Gott, ihr wisst Bescheid, ich nix Fitness hier. Ja, es wird jetzt gleich schön geschnauft. Also Dieb, super. Will ich unbedingt wieder spielen, also will ich spielen. Und spielt sich doch relativ ähnlich wie die Assassin in... Ja toll, jetzt läuft die Treppe. wie die Assassin in Aeon. Also eigentlich das alles, was ich wollte, kriege ich. Und das ist für die Hauptsache, ne? Wisst ihr. Also, oh Gott, ihr hört schon, es geht gar nicht. Das darf mein Trainer auch nicht wissen. Oh. So, ich bin gerade auf dem Weg in die Business Lounge. Und da treffe ich mich mit Florian. Florian ist der Chefredakteur von online-mäßig, von Computec. Und danach, oh Gott, ihr hört das schon, ne? Schrecklich, ich habe keine Luft mehr. Erstmal hier Luft holen. Danach, als Tagesausgang, kommt dann der Marc. Marc Sauter, ihr erinnert euch? Letztes Jahr der kleine Durchgeknallte. Auf den freue ich mich schon. Okay, ihr Lieben, dann sprechen wir uns später nochmal. Ne? Bis dann, tschüss. Tut's jetzt. Jetzt tut's. Hallo ihr lieben Abschaltimpulshörer, ich sitze wieder hier mit Marc, leider nicht in der Muschel. Ich liege nicht mit Marc in der Muschel dieses Mal. So ein Scheiß. Bedauerst du das? Natürlich. Es war wunderschön letztes Mal. Obwohl, du hast jetzt ein bisschen Abstand genommen, weiß ich noch. Es war dir unangenehm. Du wolltest nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Hast du denn jetzt deine Kochplatte mitgebracht, deine USB-Kochplatte, damit wir zusammen kochen können? Nee, ich habe meinen Okta-USB-Anschluss-Bratwurst-Bratgerät dabei. Ja, und der ist wirklich real, den gibt es. Also ich habe ihn damals auf der LAN-Party gesehen. Also, es hat auch nach Bratwurst gerochen. Ja. Vielleicht haben sie mir Feuerzeug nachgeholfen, ich weiß es nicht, aber ich meine, der hat funktioniert. Aber ich weiß nicht, wo der her war. Der war auch nicht von mir. Beschreib mal eben kurz, wie sieht das Teil aus? Das muss ja Wahnsinn sein. Das ist so eine längliche Metallrinne, nehme ich mal an. Ja. Oder, keine Ahnung, vielleicht auch so mit Teflon beschichtet oder so. Und da gingen halt mehrere USB-Anschlüsse rein und dann hat das Ding mit den paar Millivolt, die da aus den USB-Anschlüssen kamen, halt ein bisschen Hitze erzeugt. Ja. So wie man das von so einem USB-Tassenwärmer kennt. Genau. Nur halt ein bisschen extrem. Vielleicht war das auch irgendwie so ein Studenten-Selbstbauprojekt. Kann sein, ja. Jugend forscht oder so. So ungefähr. Auf jeden Fall, die Bratwurst war außen verbrannt und innen roh. Hast du probiert? Nee. Ich wollte auch am nächsten Tag noch zocken. Ach so. Nee, ist klar. Das heißt eigentlich, der LAN-Gamer hat jetzt alles dabei. Seine eigenen Bratwurstbräter, das Kaffeewärmer. Der kann ja gar nicht mehr zocken dann vor Schreck. Ja, USB-Kühlschränke gibt's noch nicht für die Cola. Oh, das ist schlecht. Hm. Das ist aber Rocket zum Beispiel hat so Mini-Kühlschränke. Passen zwar nur zwei Dosen rein, aber kann man ja immer wieder nachfüllen. Ja, ne? Durchlaufen lassen. Ja, aber eigentlich trinkt man doch Red Bull, oder nicht? Pfui. Macht man nicht. Okay. Ja, ich nicht. Ja, ich bin draußen aus dem Thema. Noch nie drin gewesen, LAN-mäßig. Nee. Red Bull geht gar nicht. Ja. Red Bull ist untrinkbar. Allein wie das aussieht. Ja, gut. Du musst die Farbe nicht näher beschreiben. Jeder weiß, wie Bull aussieht. Ja. Ja, ja. Also mir ist das klar, ja. Kein Red Bull, okay. Ja, schade eigentlich. Ich hatte gedacht, wir machen hier so ein kleines Koch-Event mit euch live, ihr lieben Abschalt-Impulshörer, aber es hat nicht geklappt. Aber ich habe jetzt seine Wohnung schon gesehen, deswegen, da kann man auch gut kochen. Ja, bitte nicht zu viel über die Wohnung. Wenn ich jetzt noch sage, dass es eine Loft ist, dann kommen gleich... Aber das wissen wir doch vom letzten Mal. Ja, mit der Ex-Freundin, die nicht die Treppe rauf oder runter kam oder so. Ja gut, die braucht dann mittlerweile nicht mehr rauf oder runter, deswegen ist ja Ex. Ja. die Kollegen mobben mich ja immer wegen der Wohnung, weil ich ja hin und wieder fallen lasse, was ich für eine Wohnung habe. Keine Ahnung warum, irgendwie zieht es mich da wieder zu. Siehst du, das hat mich auch drauf angesprochen. Ich kann mich ja gar nicht erwehren. Wieso, was denn? Die ist unschuldig. Doch super. Ja, die ist doch gut. Ich finde die auch toll. Die ist doch super. Nein, ich... Mittlerweile ist auch mehr Gemüse drin. Mein Weibchen hat noch ein Gemüse für den Tisch organisiert. Ah. Wollte ursprünglich auf den Lautsprecher, aber da das ja bekanntermaßen Lautsprecher und Blumen vertragen sich überhaupt nicht. Nee. Deswegen wurde es auf den Esstisch ausgelagert. Ja. Man kann zwar nicht essen, deswegen hat es da eigentlich auch nichts verloren, aber... Ja. Ja, so ist angeblich auch sehr pflegeleicht, kann angeblich selbst ich nicht tot kriegen. Schauen wir mal, ne? Ja, gucken wir mal, wenn ich wieder heimkomme von der Gamescom. Bei den Temperaturen ist es vielleicht schon krepiert. Ja, jetzt ist es wieder richtig warm geworden hier. Richtig, letzte Woche hat es bei uns immer so bei 15 Grad rumgedümpelt und sogar hin und wieder geregnet. Und ja, kaum ist Gamescom, bam, 30 Grad. 30 Grad und deswegen sitzen wir auch wieder schön mit Sonnenbrille. Eigentlich wollten wir ja Muscheln liegen, aber ging ja nicht. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Aber Sie haben dieses Jahr Muscheln, oder? Die haben siehst die da hinten, Muscheln? Ja, da hinten sind Muscheln. Ich habe heute Morgen noch mit Ree Sosby von Guild Wars da in der Muschel ein Interview geführt. Habe ich sofort an dich gedacht. Aber war ja nicht. Ich habe mir heute Morgen nur gedacht, bitte lass mich schlafen, lecker. Ja, frag mich mal. Wann bist denn du aufgestanden? Um 5. Halb 6. Ja, siehst du? Wie lange bist du gefahren? 2,5 Stunden, weil es zum Schluss noch Stau war. Ja, siehst du, ich saß über 3 Stunden im Zug. Zugfahren ist aber auch ätzend, oder? Es ging eigentlich, ich habe einen Tisch gehabt und ich habe Strom gehabt, aber gegenüber saß ein etwas griesgrämiger Mensch, der die ganze Zeit mit seinen Füßen rumgewackelt hat. Und jedes Mal, wenn er mit seinen Schuhen an meine Schuhe gekommen ist, dann hat er immer ein ganz komisches Grunzen von sich gegeben, hat mich böse angeguckt. Ja. Aber dann würde ich darauf wetten, dass meine Schuhe mindestens genauso teuer waren. Das sind sehr stylische Schuhe übrigens, ihr Lieben. Sehr stylisch. Ja, was sind das für welche? Er hat seine Schuhe ausgezwungen. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich... Hey, das ist Leder, komplett. Ja, Picolinos, aus Spanien importiert. Wer weiß, wie die riechen. Das wollte ich jetzt nicht so wissen. Hallo, das ist komplett Leder. Ja, du. Ja, komm, wer kocht, der muss... Nein, das ist was anderes. Ich koche. Du wolltest doch das Dessert machen. Na gut, Käse ist kein Dessert. Nein. Nein, also Dessert machen wir schon was ganz Tolles. Je nachdem, was du so magst. Fleisch. Fleisch, ja. Wie Henna. In der Fleischdessert mache ich dir aber nicht. Uns. Kann man das nicht irgendwie Fleisch integrieren? Rühren, Mixer, bisschen Sahne dazu. Eis am Stiel? Fleisch am Stiel. Fleisch am Stiel. Ja. Nee, gibt's Fleisch am Stiel? Gibt's doch. Das ja, natürlich. Ne, haben Sie letztes Jahr auch irgendwo hier gehabt? So ja, das ist auch dieses Saté-Spieße-Style. Ist auch Fleisch am Stiel. Ja, klar. Also, das ist alles kein Thema. Fleisch am Stiel, ne, kriegen wir hin. Geld, wie vorhin im. Interview, ne? Geld ist endlich, siehst du mal, wenn ich öfters wegkommen will zum Essen. Ja. Ich hänge ja gerne daheim rum und koche und wenn dann ein Weibchen noch da ist, dann lohnt es sich sogar. Ja, wenn du da irgendwie dann dich 2 Stunden dahinstellst und irgendwas zusammentackerst. Ja, ich weiß. Und dann unter der Woche ist dann irgendwie dann eh schon 10 oder so, das ist auch ein bisschen unpraktisch. Das ist immer ganz gut, wenn noch jemand mit isst. Genau. Raff war auch mal da noch vor ein paar Wochen, haben wir irgendwie zusammen fast so ein Kilo Fleisch niedergemacht, das ist schon gut. Ja. Maraf, wie sieht es mit Beilagen aus? Andere Fleischsorte? Ja, sehr schön. Gut, ich bin jetzt momentan ja immer, ich mutiere immer mehr zur Vegetarierin. Also das hat aber nichts jetzt irgendwie was hier mit mir tun die Viecher leid oder sowas zu tun, sondern es ergibt sich halt so. Machst du mir ja auch Tofu? Nochmal bitte. Ob du mir auch Tofu machst? Nee. Ach Mensch, du bist aber auch intolerant. Nee, also Schuhsohle kannst du gerne selber braten. Oh bitte, Schuhsohle, ja. Meine Schwester war jahrelang Vegetarierin, nicht wegen dem Geschmack, sondern wegen den armen Viechern. Ja. Und dann wurde halt auch ab und zu was dementsprechendes gekocht und die Familie wurde dazu genötigt, das mitzuessen. Das ist bei einer Spinatlasagne, jetzt nicht war das tragisch. Nee. Aber manche andere Sachen müssen jetzt nicht unbedingt auf meinem Speiseplan stehen. Nee, wir kochen ja, also in solchen Sachen kochen mein Mann und ich getrennt. Also ich koche dann für ihn, mache ich dann Fleisch oder das macht er meistens auch selber. Und ich kriege dann halt was anderes. Ja, da sind wir so ganz tolerant. Das ist bei uns ähnlich. Da, du isst jetzt noch die Kartoffeln, Schatz, und du gibst mir noch dein Steak. Ja. Ja. Ich achte so mit dir auch auf ihre schlanke Linie. Ich sehe da kein Problem. Ja, aber bei dir ist ja auch nichts dran. Bitte? Wo lässt du das? Ich muss dich jetzt mal noch ärgern. Warte mal. Wieso? Nee, erzähl nur weiter. Erzähl nur weiter. Also der Marc, das ist so ein Strich in der Landschaft und ein dünner Strich. Ich bin dann eher dagegen so ein dicker Strich und der Marc ist so eine halbe Portion, kann man sagen. Darf ich jetzt zurückbashen? Ja, darfst du, klar. So. Was denn? Ne? Hier, ne? Strich in der Landschaft, ich gebe dir gleich. Das ist doch gefaked. Nein, das ist nicht gefaked. Ehrlich nicht? Ehrlich nicht. Ja, ausziehen. Nee. Also man muss dazu... Der Marc zeigt mir ja gerade halbnackte Fotos von sich. Halbnackte Bilder? Hat ja. Er dieses Bild ausgezogen? Nein, das Bild hat sich nicht ausgezogen. Fotos von sich, sagte ich ja. Wo er mir seinen muskulösen Oberkörper, Sixpack-mäßig, alles, was ihr wollt, also im Prinzip wie euer die Guild Wars-Charakter. Die Beine sind bewusst nicht drauf. Zeit, ja, Wahnsinn. Sieht man jetzt aber alles nicht. Also sieht man nicht. Ja. Er hat ja so einen Pulli an und so, T-Shirt. Ja, ist im Übrigen viel zu warm. Oh, hey. Entschuldigung. Wir wollten kochen. Ja. Ich bin nicht das Dessert. Du verwechselst was. Nee, danke. Also das. Da bin ich mehr so monokulturmäßig eingestellt. Naja, meine ist erst am Freitag da. Ja, nee, ist klar. Aber wir haben zu viele Zeugen. Nee, das ist auch alles blöd. Ist auch wohin auch. Nee, das mit dem Monogam hat auch schon seine Vorteile. Hat seine Vorteile, ja, finde ich auch. Deswegen esse ich auch nur Fleisch und Kohlenhydrat. Das ist auch mehr oder weniger monogam. Das funktioniert auch ziemlich gut. Ja, das funktioniert auch ziemlich gut, genau. Ja, nee, also gut. Also ich sehe schon, Dessert kommen wir bei dir nicht weit. Schokolade oder Eis? Beides. Schokolade, nicht. Ja, Schokolade überhaupt nicht. Gar nicht? Ich esse keine Schokolade. Ich kompensiere es mit Nachos. Normalerweise. Ja. Nein, immer. Dr. Enricos. Ja, das Problem ist, es gibt eine ganz bestimmte Nachosorte, also beziehungsweise die Würzung von dem Zeug. Und das gab es in meiner Heimat im Handelshof. Und Handelshof gibt es in Franken nicht. Ja. Zumindest nicht das Sortiment. Ja. Und da musste ich... Nee. Ich habe dann monatelang leider mit einer nur zweitliebsamen Sorte rumhantieren müssen. Oh Gott, das ist immer schlecht. Bis ich durch Zufall, nicht in der Snack-Abteilung, sondern bei den mexikanischen Sachen, auch nebendran noch so chinesisches Zeug, da war dann Dr. Enricos Chips, oder ja. Nachos sind natürlich in dem Fall, ja. Und hab da halt mal treu doof gekauft für 2,80 Euro, 75 Gramm. Ja, nee, ist klar. Aber es ist die Würzmischung. Ja, aber dann kannst du dir, das ist schon klar, dass du dir nicht einen neuen Rechner leisten kannst, so ein teures Teil, wenn du dann das ganze Geld für Nachos ausgibst. Ich glaube, mein Rechner ist schnell genug. Ja, klar. Wäre ja auch noch schöner, wenn nicht. Man muss ja Prioritäten setzen. Grafikkarte, Urlaub mit Freundin, Grafikkarte. Kann ja auch den Urlaub drauf simulieren. Hast du irgendwelche neue für deine Kollektion? In der Vitrine ausgestellt? Nee, in der Vitrine selber ist nichts Neues. In der Vitrine ist nichts Neues. Die Karte, die vorher bei mir im Rechner war, die hätte in die Vitrine wandern können, die habe ich sozial, wie ich bin, einem Kumpel vermacht. Nein. Ja. Einfach dem, so? Ja, dem seine ist krepiert. Das ist natürlich hart. Ja, das machen die Teile halt leider in seltenen Fällen, aber da er mich ja hat, ist das nicht ganz so tragisch gewesen. Nee, stimmt. Und ich habe Gewinn gemacht. Ja, Stichwort Chips kaufen. Ja, klar, muss ja. Man muss es ja auch irgendwie finanzieren. Irgendwie muss das finanziert werden, genau. Bescheißt man seine eigenen Freunde, das ist immer gut. Oktober. In Oktober ist Urlaub geplant. Ja? Und jetzt kommt ja auch mit Gamescom. Ist ja auch also für sie eine Freizeitveranstaltung, so gesehen. Ja. Die muss hier ja nichts machen. Nee. Und ich bin auch nur offiziell nur bis Freitag da. Das heißt, mit Samstag oder Sonntag kann ich dann auch tun und lassen, was ich will. Mhm. Hast du irgendwas, wo du heiß drauf bist? Ja, definitiv. Da habe ich auch heute schon meinen ersten Titel gehabt. Wenn es um Singleplayer geht, bin ich ein riesengroßer Fan von der Elder Scrolls-Reihe. Mhm. Morrowind, Oblivion und jetzt kommt ja im Herbst Skyrim. Mhm. Das hat vorhin der Vizechef, der Pete Hines, höchstpersönlich bei Bethesda präsentiert. Auf eine Stunde. Mhm. Und danach noch ein bisschen mit ihm über ein paar technische Details gequatscht. So mit PC-Optimierung und so ein paar Sachen. Ja, ich habe schon zu meinem Chef gesagt, zu Thilo. Thilo, im November hätte ich gerne einen Monat Urlaub. Das kam natürlich nur ein fassungsloses Gesicht. Ja. Ich bringe auch Screenshots mit. Ein Grinsen, ja, die kommen ja auch so. Man kann ja nicht, es glaubt ja niemand ernsthaft, dass wenn ich mich vor so ein Spiel setze, dass dann am Ende keine Screenshots vom Laster fallen. Nee. Und wenn es so um Multiplayer geht, also wirklich exzessiv Shooter im Multiplayer, habe ich seit Jahren eigentlich nichts mehr gespielt. Das letzte, wo ich voll drin war, war Battlefield 2. Mhm. Und jetzt kommt im Herbst Battlefield 3. Habe ich morgen Termin? Ja. Multiplayer anspielen. Und der Trailer, den sie jetzt diese Woche passend zur Gamescom rausgebracht haben, ich war so, meine Fresse. Also, wenn man so sagen darf, als Grafikhure, da kriegst du Freudentränen. Die Boxen brennen, der Receiver qualmt, meine Nachbarn unten drunter haben Staub im Essen. Ja. Aber hey, das ist geil. Ja. Und wegen sowas brauchst du dann auch eine fette Maschine in daheim und eine gescheite Anlage. Und natürlich bitte mit Maus und Tastatur. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, alles das war andere ja auch eine Logo-Frage, ne? Von mir, ja. Verstehe ich. Spielt auch keiner WoW mit dem Gamepad. Nein. Also manche Sachen sind einfach für Maus und Tastatur da. Und ja. Hast du da was Cooles, tastaturmäßig? Legst du da richtig viel Wert drauf oder Hauptsache Tastatur? Ja, nee, also natürlich. Gerade wenn du halt, wie wir natürlich, sehr, sehr viel tippst. Ja. Und auch viel mit der Maus rumklickst, sei es halt in irgendwelchen Diagrammen oder im Content-Management-System für irgendwelche Webseiten, Artikel und so weiter. Dann brauchst du natürlich eine gescheite Tastatur und nicht irgendein 0815 Crap, der schon auseinanderfällt, wenn du nur anguckst. Ja. Ich habe daheim, genauso wie auf der Arbeit, ein Logitech Illuminated Keyboard. Mhm. Auf der Arbeit gab es dummerweise die deutsche Version nicht mehr. Die hat sich der Kollege Stöver unter den Nagel gerissen. Deswegen blieb für mich nur noch das Schweizer Tastatur-Layout. Ja, Glückwunsch. Und ich habe es am Anfang mit dem deutschen Layout versucht. Ja. Also, was heißt das deutsche Layout? Also du... Die Tasten sind halt Schweizer Tasten und du kannst im Windows das deutsche Sprachschema beibehalten. Mhm. Das heißt, da mag halt auf der Tastatur, auf der Schweizer, mag halt dann ein Add drauf sein, aber wenn du in Wirklichkeit drauf drückst, kommt dann was anderes. Das ist klar. Mhm. Das ist mir irgendwann zu blöd geworden, weil dann Kollegen an die Tastatur gekommen sind und sind irgendwie verrückt geworden. Zum Beispiel so dreimal Passwort falsch eintippen, weil sie natürlich die falschen Tasten gedrückt haben. Ja, klar. Und habe dann auch irgendwann dieses Eingabegebietsschema halt auch auf Schweizer umgestellt. Und das geht mittlerweile ganz flüssig von der Hand. Mäuse bin ich jahrelang bei einer Razer Copperhead gewesen. Ja. Die haben aber so eine seitliche Gummierung, die irgendwie, keine Ahnung, ob es an meinen Händen liegt oder an der Art und Weise, wie ich mit dem Teil es übers Mauspad schubs. Diese Gummierung geht mit der Zeit irgendwie kaputt und wird so schmierig. Ist ganz fies eklig. Mit der Zeit. Ja, das kenne ich auch. Da kannst du die Hände noch so oft waschen, wie du willst. Irgendwie hast du immer so ein Siff-Gefühl. Oh, ganz widerlich. So. Kenne ich auch, ja. Geht nicht. Ganz, ganz fies. Hab dann ein paar Sachen durchgewechselt und bin wieder an der Razer hängen geblieben. An der Imperator. Mhm. Für mein Sub-Notebook für unterwegs habe ich so eine Notebook-Maus, auch eine Razer, eine Orochi. Und auf der Arbeit, an meinem Arbeitsrechner und an meinem Testsystem habe ich jeweils eine Razer Diamondback. Mhm. Also, wenn ich nicht wüsste, dass der Porsche vor meiner Tür nicht von Razer ist, dann würde ich ja fast sagen, ich gehöre dazu. Aber Porsche kriegen wir leider keine geschenkt. Ich hab schon mit Florian vorhin gesprochen. Ja, nee. Und Florian hat auch gesagt, man wird überhaupt nicht bestochen. Ja, also wenn die ganzen... Das ist total doof. Oder er macht was falsch, hat er auch gesagt. Falls du bestochen wirst? Nee. Also wenn auch ich jetzt sage, leider nicht, werde ich ja gelünscht. Nee, also es gibt ja ganz viele Leute, die dann irgendwie was, irgendein Produkt oder eine Marke besonders toll finden. Und wenn dann die Resultate von diesem Produkt irgendwie nicht ihrem Horizont entsprechen, dann ist der entsprechende Tester natürlich böse und hat irgendwas falsch gemacht. Oder ist natürlich gekauft. Ja, klar. Wenn es nach den Leuten gehen würde, dann wäre mein kompletter Straßenzug mit grünen Nvidia-Porsches, blauen Intel-Corvettes und roten AMD-Bugattis voll. Ja. Aber irgendwie, nee. Ist nicht. Nee. Scheine. Das ist auch blöd, ja. Ja. Also, wäre das so, dann würde ich mich freuen. Ja. Klar. Aber ich sehe auch ansonsten irgendwie keine einfarbig gefärbten Fanboy-Luxuskarren auf den Parkplätzen unserer Arbeit. Von daher ist wohl an dem Gekauft-Gerücht nicht viel dran. Nee. Oder manche Leute lassen sich für so wenig Geld kaufen, dass man nur den Kopf schütteln kann. Das traue ich aber den Kollegen nicht zu. Das glaube ich auch nicht, nee. Also das ist irgendwie daneben gegriffen. Das lohnt sich nicht. Nee. Also bist du echter Fanboy mit Herzchen im Grün? Ich? Ja, von Razer. Wenn Razer grün, ja, so gesehen, ja. Aber wenn ich Tastaturen zum Beispiel, mit denen komme ich gar nicht klar. Also es gibt keine Razer-Tastatur, mit der ich klarkomme. Okay. Also es gibt natürlich auch beleuchtete, ja. So für so abendliche Sessions, wenn ja dann nicht irgendwie das Licht halt auf dem Bildschirm scheint, ist so eine beleuchtete Tastatur echt praktisch. Auf der Arbeit ist es egal. Ja, das, aber daheim ist es echt praktisch, auch so eine optische Geschichte so ein bisschen. Ja, wobei ich es vorrangig einfach wegen dem Tastatur-Layout und wegen dem Anschlag gekauft habe. Mhm. Ich weiß nicht, ich war auch gar nicht bei Razer auf der Messe. Ich habe mit denen auch gar nichts zu tun. Also ich mache auch keine Eingabegeräte bei uns in der Redaktion. Das macht der Kollege Stöver. Ja. Ich kenne von denen auch keinen. Also. Ja. Nee. Ich besitze nur die Mäuse. Ich kaufe die Mäuse auch. Sehr gut, ja. Sonst irgendwie kühlungsmäßig bei dir? Ist ja auch ein gerne genommenes Thema von dir. Ich bin seit... Jetzt habe ich irgendwann mal gehört, Ölkühlung. Was ist das denn? Gibt's das? Bitte? Ölkühlung. Ja, Ölkühlung hatten wir letztes Jahr auch schon. Hatten wir? Hatten wir. Echt? Habe ich schon... Gibt's nach wie vor, ist aber halt auch vergessen. Mehr so ein Modder- und Freak-Thema. Ja. Ich habe immer noch dieselbe... Da bist du doch eigentlich der Richtige. Nee, ist mir zu aufwendig. Also, wenn auf der Arbeit irgendwas was rumspackt und nicht funktioniert, okay, das ist Arbeit. Ja. Aber wenn ich heimkomme, dann muss das Ding einfach laufen, muss leise sein, muss performen. Ja. Und dann will ich nicht irgendwelche cranken Konstruktionen, die dann irgendwie nicht funktionieren. Ich habe vorhin im Interview schon erzählt, dass AMD ja den Bulldozer bringt. Genau. Und ich habe seit Monaten gesagt, hey, bei mir muss mal wieder was Neues rein. Ich will so einen AMD Bulldozer Prozessor haben. Ja. Und der eigentliche Chip, der Codename für den Chip ist Orochi. Mhm. Und es gibt von einem Kühlerhersteller auch einen Kühler, der heißt Orochi. Mhm. Das ist so ein riesengroßer Passivtrümmer. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du mal einen kompletten Umbau, mal so ein bisschen tagebuchmäßig, schnappst dir den Orochi als Prozessor, packst den Orochi-Kühler oben drauf, ja, das Ganze noch in ein neues Gehäuse und machst dann so ein aktuelles System halt auf ultra leise. Ja. Nicht, dass mein System nicht schon leise genug wäre. Ich wollte gerade sagen, du bist ja sehr intolerant. Ich bin da sehr intolerant. Also meine Nachbarn dürfen gerne meine Spiele und Filme unverzerrt mitbekommen. Ja, genau. Mein Rechner hat aber bitte schön still zu sein. Ja. Ja, ich passe, ist ein bisschen freakig, aber ja, weil eh bei mir okay. Musik, ich brauche so Hintergrundmusik. Also übertönt die Musik sowieso immer den Rechner, aber das ist so eine... Das ist diese Grund. Genau, so eine Grundeinstellung. Es geht genau. Im Prinzip und deswegen so im Hinterkopf. Ne? Ja, genau. Du könntest den Rechner ja hören. Ja, ja. Das ist so eine mentale Geschichte einfach. Muss ich mal gucken, ob sich das dann zeitnah im September, Oktober zusammentackern lässt. Das kostet auch wieder Zeit. Ja gut. Die dir da irgendwie in die Hand nehmen musst. Und vermutlich wird es dann darauf rauslaufen, dass ich das Zeug auf der Arbeit halt zusammentacker. Weil da kommt eh alles hin. Irgendwie Post nach Hause schicken ist ein bisschen unpraktisch. Ja klar. Könntest natürlich auch sowas wie Postfrachtzentrum machen, ist aber blöd, das Ding. Das ist total blöd. Kommst auf die Arbeit, dann kann ich das Zeug auch da gleich zusammenbauen, kannst du auch gleich testen. Muss dann zum Beispiel nicht meine Festplatte oder meine SSD mitnehmen, sondern nehme halt einfach irgendwas vom Testsystem und hängst dran, joa, läuft. Genau. Deckel drauf, Kofferraum, läuft. Heim, dann passt das. Ne? Ja. Das ist wie heilig ist denn dein Rechner? Bitte? Wie heilig ist denn dein Rechner? Darf deine Freundin daran? Ja. Kein Thema. Die macht... Zockt die denn auch was? Ja, also so Kanuszeug und sowas zockt so. Oh, ja. Doch, ja. Und ist auch Systemintegratorin in Ausbildung, also ist da nicht komplett weg vom Fenster. Okay. Also sie kann Bildschirm von der Tastatur auseinanderhalten. Das ist schon mal viel wert, ja? Na, also ist schon in Ordnung. Auch so Unterschiede zwischen verschiedenen Grafik-Settings, wo zum Beispiel meine Schwester, ist der völlig egal, die hat da... Hauptsache läuft. Genau. Ja. Und die hat das, also Freundin hat das schon ein bisschen Fable für. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn sie halt mitreden kann, läufst du natürlich Risiko, sie nach der Arbeit, mit der Arbeit voll zu quatschen. Ja. Auf der anderen Seite kann sie natürlich dann nachvollziehen, was du für einen Alltag hast. Und wenn halt mal viel Stress ist und was nicht läuft, dann hat sie halt auch Verständnis dafür, weil sie versteht, um was es geht. Ich finde das schon wichtig, dass man also zumindest ein Stück weit nachvollziehen kann, was der Partner macht. Ja. Denk ich also ich höre mir das schon gerne an. Also von meinem Mann, ne? Wie so die Meetings waren. Ich kenne zumindest die wichtigsten Leute, die wichtigsten Kunden, die wichtigsten Kollegen und so weiter. Das ist schon wichtig. Muss man sich anhören. Auf jeden Fall. Also sie kennen doch, ein paar Kollegen kennen sie auch. Ja. Der Raff, den du ja gerne da hättest. Ja, den hätte ich ja super. Also das habe ich mir ja so gut vorgestellt. Und der Mann hat Urlaub während der Gamescom. Wie geht sowas denn? Summer Breeze. Ja komm, Summer Breeze. Hör mir auf. Da ist doch eigentlich bei euch... Ich weiß auch nicht, was er für Drogen dem Chef in den Kaffee gepanscht hat. Ja, anders kann er sich... Gamescom frei bekommt. Richtig. Keine Ahnung. Er hat's geschafft. Das sei denn, der taucht morgen noch auf. Ja. Ja, das wäre bestimmt ziemlich cool gewesen, weil mein ursprünglicher Plan war, euch beide hier hinzusetzen, euch im Prinzip einfach nur Stichworte zu geben und dann machen zu lassen. Richtig, du lehnst dich zurück, trinkst was, richtig. Guckst die Decke an. Also. Easy, genau. Dann hätte ich wahrscheinlich euch irgendwann nochmal die Mikros wieder wegnehmen müssen. Vermute ich. Du kennst doch Hennas Kommentar von Anno dazu mal, ne? PC Games Hardware ist die einzige Umgebung der Welt, auf der man sich 3 Stunden lang über einen und den gleichen Treiberfehler unterhalten kann. Ja, das war auch meine Befürchtung. Also deswegen hätte ich das irgendwann schon nicht, weiß ich nicht, so wie so eine Schnappleine, dann wieder wegnehmen müssen oder so. Ich sehe Raft oft genug. Ja. Ja gut, aber ist ja leider nicht, weil er sich gedrückt hat. Schöne Grüße an ihn und nächstes Mal bitte nicht drücken, ja? Das geht nicht. Vielleicht regnet es ja auf dem Summer Breeze. Ne? Ich hoffe er es. Er wartet im Schlamm und ja, genau, ist schlecht. Genau, und genau. Vor lauter Platzregen hört er gar nichts davon. Nee. Er wird nachts von Stechmücken gestochen. So wird es sein. Er betet, dass er doch viel lieber auf der Gamescom gewesen wäre. So ist es. Aber nach dem Wetterbericht, den ich gesehen habe, wird er hier voll die Party machen. Sei ihm gegönnt. Ist ja abends genug, Branchenparty. Also, ja, gehst du noch? Ich muss mal gucken. Also erstmal will ich noch irgendwas Gescheites essen. Ja, das ist mein Thema auch. Ein bisschen auch runterkommen und so ein bisschen was noch berichten. Also Skyrim ist dermaßen die Textlatte. Die habe ich nicht vor dem AMD-Interview vorher nicht fertig bekommen. Jetzt habe ich dich noch an der, im wahrsten Sinne des Wortes, Leine. Ja, richtig. Und dich wollte ich auch nicht sitzen lassen. Und dann werde ich es halt nachher noch tippen, wenn ich dann irgendwie meinen Kollegen noch finde. Den muss ich auch noch einsammeln und meinen Koffer. Weil hier erst mit einchecken und dann auf die Messe ist nicht. Hier gleich, bam, Programm. Ja, das habe ich auch gemacht. Deswegen muss ich das noch einsammeln und bis das dann mal im Hotel ist. Und da gibt es ja vermutlich auch nichts zu essen, außer Minibar, Erdnüsse und Igitt, Cola. Ja, nee, das ist nicht so. Das ist nach so einem Tag auch nicht so toll. Ne? Der Strich in der Landschaft muss ja gefüttert werden. Auf jeden Fall. Proteine sind wichtig, habe ich gehört. Aber isst sie ja nicht. Ach so, ja, klar. Was ist denn? Also bitte, was ist denn Fleisch? Ja, richtig. Zucker oder was? Oh Gott, ja, nee. Oh Gott, Ernährungslehre 6 haben wir gleich wieder gemerkt. Ich hatte Bio-Leistung. Ehrlich? Aber ich war nur in Evolutionstheorie gut. Aha. Ich habe das als drittes Fach, glaube ich, gehabt. Okay. Ich hatte ja so deutsch-englisch-typisch frauenmäßig LK und Bio und dann muss ich mal scharf nachdenken. Geschichte. Deutsch-Bio-Geschichte. Willkommen im Club. Sehr schön. Ja. Aber dann habe ich was ganz anderes studiert. Volkswirtschaftslehre. Oh je. Richtig, das ist die Reaktion von den meisten Leuten. Die meisten Leute immer so, oh Gott, wie kann man das studieren? Tja, da wollte ich ursprünglich auch, aber ist irgendwie nichts geworden. Ich wollte ja das nicht studieren. Ich bin im Prinzip, ach so, auch nicht. Nee, okay, ich wollte es nicht studieren. Ich war mir unsicher. Ich wollte viele verschiedene Sachen studieren und dachte mir, bevor ich nach dem dritten Semester abbreche, weil es halt scheiße ist, guckst du dir das doch erstmal ein Semester lang an, was du alles so super findest und dann so Germanistik. Geil. Nee, gar nicht. Volkswirtschaftslehre hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Ich bin mit einem Schulfreund mitgegangen, der hat BWL studiert und die BWLer haben ja dasselbe Grundstudium wie die VWLer. Und der ging in eine Makrovorlesung und weil ich gerade nichts zu tun hatte, Makroökonomie, bin ich mitgegangen. Okay. Und das war so geil, was wenige Leute nachvollziehen kann. Ich fand das total geil, dass ich mich sofort für VWL studieren entschieden habe. Und es war super. Tja, mich hat mein heutiger Chef damals so über Foren-Reviews mehr oder weniger geangelt. Ja. Wie heißt es schon, die Attention Whore in mir abgegriffen. Ja. Hatte damals Artikel in Foren geschrieben. Ja. Und dann kam er auf die Idee, man könne diese Leser- oder Foren-Reviews ja auf der Mainpage promoten. Ja. Was wir bis heute machen. Also wenn Leute sich irgendwo Samples herorganisieren und schreiben dann im Forum Artikel dazu und die sind gut, dann packen wir auf die Hauptseite. Ist natürlich interessant, weil wir halt entsprechend mehr Artikel da haben und natürlich auch in Kontakt mit unserer Community treten. Ja, klar. Und was gibt's für dich Tolleres, als wenn du deine Freizeit in irgendwelche Tests und Artikel investierst und als Belohnung bist du auf unserer Seite und tausende von Leuten können das Ding anklicken und angucken oder kommentieren. Ja, klar. Ist cool. Ne? Und da hat er mich damals so ein bisschen rübergezogen. Ja. Und dann über Praktikum und Volontariat bis heute. Und das ist das vierte Jahr mittlerweile. Oh ja. Wo ich jetzt da bin, inklusive Praktikum und freie Mitarbeiter auch noch ein paar Monate. Und so die ursprüngliche Idee damals im Hinterkopf war, okay, machst halt dein Abi, was ich auch gemacht habe. Also ich habe da nicht das Abi abgebrochen oder so. Mhm. Und danach dann entweder Zivi oder Bund. Mhm. Vor Bundeswehr habe ich mich bis heute erfolgreich gedrückt, immer wieder verschoben, bis sie jetzt ja abgeschafft haben. Ja, ausgesetzt. Ja, stimmt. Ausgesetzt. Ausgesetzt, ja. Sie haben die Zivis haben sich auch ausgesetzt. Sie haben alles ausgesetzt. Ist natürlich auch ein bisschen heikel. wenn es da ein bisschen zusammenbricht. Ja. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Und habe gedacht, am Abitur, okay, machst halt die Geschichte und wollte ursprünglich was Richtung Marketing und PR und sowas studieren. Hätte es auch ein paar spezialisierte Sachen gegeben an ein paar Unis. Bin dann halt mehr oder weniger Tilo in die Arme gelaufen und Hobby ja zum Beruf gemacht und fühle mich da auch sehr wohl. Sind auch in einem neuen Redaktionsgebäude seit ein paar Monaten. Ja. Was auch super ist, ist noch ein bisschen näher an meiner Wohnung. Also wenn ich drauf anlege, kann ich um 8:45 aus dem Haus gehen. Das ist cool. Und um 8:50 aufstehen. Ja, muss man nur Zähne putzen und Haare machen und Sonnenbrille nicht vergessen. Sonnenbrille nicht vergessen, ganz wichtig. Ja. Sonst funktioniert das nicht. Nee, weil, sonst wirst du ja gar nicht wiedererkannt, haben wir auch schon. Ja, dann kenne ich die Kollegen nicht und böses Licht und Sonne das und wollen wir nicht. Pfui. Aber naja, was machen wir das noch? Mach noch ein paar, jetzt bin ich Mitte 20 oder Mitte, Anfang 20, übertreiben. Was machen wir das vielleicht noch bis Ende 20? Ist ja auch schon ab und zu ein bisschen stressig und man lernt auch unglaublich viele Leute einfach kennen aus ganz vielen Teilen von der Branche, weil Spiele und Hardware-Branche ist einfach riesengroß, Unterhaltungs- und Medienbranche einfach, kommt keiner drum rum, gehört ja einfach dazu, mehr oder weniger. Ja. Und vielleicht dann irgendwie mal mit Ende 20 oder Anfang 30 tatsächlich noch studieren. Gibt auch Kollegen, die waren jahrelang Redakteure und studieren jetzt. Ja. Und wechseln dann zum Beispiel irgendwann die Seiten. Also es gibt sehr viele Kollegen, die waren jahrelang Redakteure und arbeiten jetzt halt zum Beispiel bei irgendeinem Publisher oder Spielehersteller im Marketing. Ja, warum nicht? Ja? Genau. Ja, weil du kennst ja dann die andere Seite. Ja, du weißt ja aus deiner Redakteurszeit dann auch, was an einem Produkt, egal ob es jetzt Hard oder Software ist, kennst du ja aus deiner Testerzeit einfach die Schwächen und auch die Stärken von einem Produkt. Und wenn du später im Marketing bist, dann hast du natürlich auch diesen Blick da drauf. Mhm. Und auf der einen Seite musst du natürlich dem Endkunden verkaufen. Auf der anderen Seite musst du deinem Produkt natürlich auch bei Presseveranstaltungen dem Tester schmackhaft machen, in der Hoffnung, dass er auch entsprechend positiv darüber berichtet oder im Idealfall das Produkt halt einfach geil ist. Ja. Klar, wenn du was Geiles hast, dann musst du auch nicht viel versuchen, das schön zu reden, sondern hier, das ist es. Das ist geil, cool. Du weißt es, ich weiß es, deine Leser müssen auch wissen. Ja, genau. Und wenn du diese Perspektive hast, wie zum Beispiel der Henner, der hat ja auch innerhalb der Branche mehr oder weniger gewechselt. Ja. Und das ist so eine Idee, weil du hast dann einfach bis dato die Connections und den Überblick. Du hast dann vielleicht auch noch studiert und mit Anfang 30 bist du dann auch jemand in so einer Position, wo man das einfach machen kann. Ja. Einfach und gut, es gibt auch genügend Kollegen, die machen das mit Anfang 20. Also es hat das nicht zwingend was mit Alter zu tun, aber man hat halt doch einfach mehr Erfahrung in der Branche, auch aus verschiedenen Blickwinkeln, im Idealfall dann noch studiert. Und ich denke, sowas ist dann eine gute Voraussetzung und auch einfach sowas, was man für die Zukunft im Hinterkopf behalten kann. Ja. Weil unser Leben besteht ja nicht nur irgendwie aus Grafikkarten und Spielentesten, da hängt dann einfach noch viel, viel mehr hinten dran. Ja, das habe ich mit dem Florian auseinandergenommen, weil das ist ja immer so dieses alte Vorurteil. Ihr macht ja eigentlich nichts, ihr zockt ja nur. Ja. Aber das ist leider nicht so. Nee. Gar nicht. Oder sag mir mal so, es ist vielleicht zum Glück so. Weil ansonsten könnt ihr auch daheim bleiben und könnt daheim zocken und einen Dreizeiler mit dem Handy schicken. Aber so ist es halt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob das Format bis zu euren Lesern vielleicht durchgedrungen ist. Es gibt bei uns ein sogenanntes Unplugged, PC Games Hardware Unplugged. Mhm. Und zwar wird ein paar Tage lang gefilmt und das wird halt zusammengeschnitten. Das ist dann halt ein Tag im Leben von Redakteur XY. Ja. Natürlich ist das ein bisschen Zeitraffer und nicht alles, was da gezeigt wird, machen wir natürlich an einem Tag. Ja. Und das sieht natürlich auch alles ganz easy und ganz munter und alle finden es lustig und es ist toll. Ja, logisch, so soll es auch sein. Die fiesen Sachen, die kannst du natürlich nicht in so einem Video abbilden, weil die sind für einen Außenstehenden unglaublich langweilig. Ja, logisch. Ja, wenn du dann stupide irgendwie 8 Millionen Benchmarks fahren musst oder Strom messen, das kostet unglaublich viel Zeit. Ja. Es ist aufwendig. Ja. Es ist gerade in Abgaben stressig, weil Murphy's Law schlägt immer eine Abgabe zu. Ja, logisch. Ja. Jetzt wollte ich am Montag und Dienstag noch was für Artikel fertig machen, weil wir nächste Woche unser Heft abgeben. Dann krepiert erst das Board, dann krepiert die Grafikkarte, dann will der Prozessor nicht laufen. Ja. Dann geht die SSD kaputt und dann Windows bootet nicht mehr. Und irgendwann guckst du nur noch das ganze Zeug böse an und sagst zum Kollegen, könntest du bitte nochmal gucken, weil wenn jetzt noch irgendeine Komponente nicht geht, dann fliegt das alles aus dem vierten Stockwerk nach unten und wir machen ein PC Games Hardware in Gefahr. Ja. Wie robust ist ein fliegendes Mainboard? Dann muss ich auch kein Video für die DVD mehr machen, dann ist der Part abgefüllt. Ja. Aber die Tests müssen ja trotzdem irgendwo hinkommen und wie gesagt, das kommt immer in der Abgabewoche. Ja, Murphy besucht dich regelmäßig in der Abgabewoche und zwar reihum. Deswegen so eine multiple schizophrene Persönlichkeit. Ja. Nein, aber das kenne ich auch. Das ist ja bei mir nicht anders. Also wenn ich, das ist bei jedem dann so. Dann ich in jedem Job. Natürlich. Das ist in jedem Job. So. Dann, wenn dann es nicht, funktioniert es nicht, dann kommen die Sachen nicht, dann liefern die Leute nicht und wenn sie liefern, dann liefern sie falsch. Ja, ich weiß. Also ich habe gerade, das ist ja lustig, ich habe gerade auch ein Projekt mit Deadlines am Hals und abgesprochen war im Prinzip, bevor ich losfahre, den Tag vorher. Um 1 Uhr haben wir alles fertig, dass es rausgeschickt werden kann. Um 1 Uhr telefonieren wir, ich gebe die Freigabe. Es war nichts da um 1. Alter Redakteurstipp. Wenn dich der leitende Redakteur fragt, wann wird denn der Artikel fertig? Ja. Reelle Zeiteinschätzung, wenn alles ohne Fuck-Ups funktioniert, 3 Tage. Ja. Das behältst du für dich. Plus 1 Tag für Fuck-Ups, plus 1 Tag für Zusatztests, die vielleicht noch cool sind. Ja. Plus 1 Tag, könnte ja sonst irgendwas passieren. Ja. Ja, also man muss natürlich immer Puffer einplanen, vor allen Dingen. Klar. Mit der reinen Heftplanung hier, ich mache jetzt Artikel XY mit den und den Sachen, das muss ja alles konzipiert werden, das muss ein Fernort gemacht werden, das muss mit Kollegen gegengecheckt werden. Ja. Der Chef möchte natürlich noch drüber gucken. Auf jeden Fall. Bis so ein Artikel tatsächlich mal in seinem Konzept wirklich steht, vergehen schon mal Stunden oder Tage, je nachdem, wie groß der Artikel ist. Die ganzen Werte müssen gemacht werden. Wir machen, falls möglich, und uns das Produkt oder das Material zur Verfügung steht, machen wir auch alle Bilder selbst, wir machen alle Videos selbst. Also wir nehmen nicht irgendwelche Pressebilder und Werte von den Herstellern und tackern daraus einen Artikel. Wir machen natürlich auch alles selbst. Und gerade dieser praktische Part frisst unglaublich viel Zeit. Ja, logisch. Mhm. Und dann, sagen wir mal, noch den Fließtext für 6 Seiten runter zu tackern. Natürlich muss der Fließtext gut formuliert sein. Es darf nicht zu öde sein. Es darf nicht zu staccato-mäßig sein. Das ist dann die eigentliche Kunst, aus dem Zeug den Text zu machen. Aber da das ja unser Job ist, ist es genau das, was halt eben auch nicht irgendwie von irgendwelchen Fehlern geplagt werden kann, weil du musst nur tippen. Es kann natürlich sein, dass dann auf einmal, das haben wir auch mal ab und zu mal gehabt, dass dann irgendwie einer ein geschossenes Netzteil ans Stromnetzwerk hängt und irgendwie, weil 17 andere Sachen noch an Steckdosen hängen, hat das dann an irgendwie falsche Steckdose gehängt und dann macht es BAM und schießt alles ab. Ja, gut. Sehr zum Freude vom Layout. Ja. Oder der Bildbearbeitung. Aber ansonsten ist es einfach ein unglaublicher Zeitaufwand, den man so als Außenstehender gar nicht mitbekommt. Das siehst du immer, wenn da neue Praktikanten da sind. Ja, die wundern und sich. Und ja, ne, da schaukelst du jetzt hier so 3-4 Benchmark-Werte, dann sagst du hier, okay, Olli, so heißt unser aktueller Praktikant. Ja. Hier, wir machen jetzt den Artikel und die Werte. Ne? Ja. Der ganze Schampel liegt da auf dem Tisch oder hinter mir auf dem Regal. Ich brauche die Werte. Ja, wie viel ist denn das? Das sind 10 Stück. Ja, wenn alles gut läuft, schaffst du in der Stunde einen. Mhm. Also, wenn alles gut läuft, schafft es morgen Mittag. Ah, morgen früh. Nee, ist klar. Es ist dann am nächsten Tag Abend. Na, wie schaut's denn aus? Wie viele von den Werten hast du von den 10? Ja. 7? 8? 3. Ja. Ja, und dann hier das und sel und jenes. Und dann versucht man natürlich auch gemeinsam, die Problemursache oder sowas zu finden. Und alleine, wenn du eine Vermessung verhaust irgendwie, weil irgendwas schief läuft, du hast einen Messfehler, du hast einen Ausreißer, du hast irgendeine Einstellung nicht beachtet. Wir sind da sehr, sehr restriktiv. Alle unsere Messwerte kannst du nachvollziehen. Also wir schreiben durchweg hinzu, welche Software, welche Spieleversionen, welche Hardware-Varianten wir benutzen. Und für die Spiele, die wir häufiger testen, also die praktisch zu unserem Parcours gehören, für Grafikkarten oder für Prozessoren, gibt es bei uns auf der Webseite eine FHQ. Mhm. Da spielst du den entsprechenden Spieletitel aus. Da ist in Wort und Bewegtbild eine Anleitung zu dem entsprechenden Spiel. Und auch zum Beispiel benötigte Savegames oder Dateien, ist alles dabei. Mhm. Das heißt, wenn einer bei uns irgendwie einen Benchmark von einer Grafikkarte findet und hat zum Beispiel einen ähnlichen Prozessor, dann sagt, okay, ich will jetzt so einen 30 Zöller mit so einer 1260er Auflösung, ich habe die Karte, die ist bei hier in den Benchmarks, und die will ich mir kaufen, dann kann er das 1:1 bei sich nachstellen. Oder er will ein komplett neues System kaufen, hat ein bisschen was Älteres, ist bei uns fast das gleiche drin, dann kann er genau den Benchmark mit den Settings, wie er bei uns im Heft ist, kann der 1:1 bei sich daheim nachstellen. Ja, klar. Und kann gucken, okay, geil, das ist fast doppelt so schnell. Kauf ich. Genau. Und da sind wir eigentlich somit die Einzigen, also die das so ausführlich haben. Irgendwann haben die Kollegen natürlich auch gesehen, ey, das ist cool, das können wir auch machen. Ja, wir waren da Vorreiter und haben es eigentlich auch am meisten ausgebaut, weil wir halt auch die Ersten gewesen sind. Ja. Und diese Transparenz, die wir da einfach bieten, das ist halt auch unser, unser Engagement einfach. Wir wollen da nicht, dass die Leute sich fragen, ja, das ist da schön und gut, dass es da steht, aber wo kommen die Werte eigentlich her? Nein, wir haben das wirklich alles penibel aufgelistet und das ist auch eigentlich für jeden nachvollziehbar. Und wenn irgendwas nicht nachvollziehbar ist, Leute, haut uns die Leserpost durch. Wir beantworten Leserpost, wenn es denn möglich ist. Irgendwelche ganz speziellen Fragen werden halt nicht unbedingt im Heft abgedruckt und allgemeine Fragen verweisen wir darauf, hier Chip XY läuft in Mainboard XY, sowas dann bitte doch beim Mainboard-Hersteller nachgucken, das ist auch so auffindbar, da muss ich da nicht extra noch eine Mail schicken. Da mag vielleicht der eine oder andere Leser ein bisschen enttäuscht sein, weil er nicht direkt dann von uns den Support bekommt, aber wir müssen halt leider auch sagen, Leute, ihr wollt ein geiles Heft, wir wollen ein geiles Heft und wie du vorhin auch gesagt hast, Zeit und auch Geld ist halt einfach endlich und du musst irgendwann auch mal sagen, so Cut. Ja, jetzt machst du auch nicht noch irgendwelche Zusatzsachen für den Artikel. Nee. Ich darf dich mal kurz unterbrechen. Ja, ist das der Kollege? Das ist der Kollege, ja. Ja. Uno Momento. Ja, mach ruhig. Guten Tag, Herr Stöver. Du warst beim Hasso. Wer ist Hasso? Ja, weg bin ich nicht. Ich mache War Tower und Abschaltimpuls, so wie letztes Jahr, als Hennersche Nachfolge. Und zwar, im Biergarten. Wir sind, wenn du aus Halle 5.2 rausgehst, im Biergarten, da läufst du in die Halle 5.2, also oben rein, und beim Konami stand einfach links raus. Wenn du dich opferst und schleifst mein Zeug vorbei... Ja, und ich mach mein Interview weiter. Bis gleich. Ciao. Ja, Der Kollege holt jetzt sein Zeug. Echt? Nee, er ist gerade da, wo er jetzt die Hand nicht zum Telefonieren frei hat. Und bei ihm hat es ein bisschen länger gedauert. Der war bei einem Spieleentwickler. Also Hasso ist der Chef von dem Laden. Achso, okay. Heißt eigentlich Dirk Hassinger. Okay. Ist aber Hasso. Hasso hört sich an wie so ein Hund, finde ich. So ja, ein Hundenamen, ja. Oder? Ja, wir haben es generell mit Spitznamen. Ja. Was ist denn dein Spitzname? Benchmark, ja. Also ja. Auch so schön doppeldeutig, ne? Ja, so manche Games-Kollegen, ich glaube, die kennen auch meinen echten Namen gar nicht. Sehr gut, ja. Ja, mal gucken, was der jetzt noch macht. Mein Koffer muss noch irgendwie herkommen. Ja. Ich habe es ja so eilig gehabt, noch mit dir zu reden, dass ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken. Wir wollten zusammen kochen. Und du hast nichts mitgebracht. Wie lange bist du noch da? Morgen noch? Morgen noch. Morgen noch. Na, vielleicht kriegen wir es noch hin. Ja, wa? Das wäre nicht schlecht. Was machen wir denn? Egal. Ich bin da... Fang nicht mit egal an. Nein, das ist okay. Also wir brauchen ja Fleisch für dich. Ja. Also, ja gut, dann brauchen wir vernünftiges Fleisch. Kein Scheiß. Was isst du denn gerne? Naja, du Rind, musst da... Kalb? Ja, natürlich Rind. Rinderfilet? Ja, also Rinderfilet oder selbstmariniertes Hühnchen. Ja, oh ja, das ist auch gut, ja. Wobei ich zumindest auswärts auch nichts gegen wirklich geil gemachtes Schweinesteak habe. So von der Saftigkeit einfach. Von der Saftigkeit her, ja. Ich daheim mach's nicht so oft. Ich bin mehr so für Hühnchen oder Rumpsteak. Das okay. Eine teuer und dauert lange und das andere kannst du halt mal flott abends irgendwie mit Bratkartoffeln oder Kartoffelbrei zusammen tackern. Das geht ziemlich schnell. Ja. Und Eiweiß ist wichtig. Ja, aber irgendwie mit dem Essen, das klappt bei mir nicht. Ich habe da irgendwie, das kannst du kiloweise das Zeug essen. Ja. Aber irgendwie... Du nimmst nicht zu. Ich hab so einen kranken Stoffwechsel, glaube ich. Ja, das guckt jetzt bei mir an, das ist genau umgekehrt. Ich muss es nur angucken und schon nehme ich 5 Kilo zu. Ich sag jetzt mal fieserweise, wenn ich noch ein bisschen älter bin, bei meiner Art von Ernährung... Ja. Ich vermute irgendwie, jetzt ist es vollkommen egal, mach auch sehr, sehr viel Sport und sowas, da ist es jetzt kein Problem. Ja. Aber früher oder später wird sich vermutlich meine fleischlastige, unmengenhafte Ernährung gepaart mit den kiloweise Chips und dem Salz. Irgendwann mal wird Mutter Natur den Holzhammer auspacken und mir auf den Kopf hauen und sagen, so mein Freund, das glaube ich nicht. Jetzt kriegst du den ganzen Scheiß wieder zurück. Glaube ich nicht, weil mein Mann hat eine ähnliche Figur wie du. Ja. Und das wird nichts. Und der ist nun mal auch 20 Jahre älter als du. Dann und, schätze ich mich glücklich. Also jetzt, der hat ein bisschen zugenommen, aber ich meine, wir reden über 4 Kilo, ne? Das ist eine Lachnummer. Bringt halt überhaupt nichts. Ich habe vor ein paar Aber du Wochen hast auch schon immer viel Sport gemacht, oder? Oder ich hat das jetzt erst ja, ich jetzt angefangen? Also Leute, die früher halt immer schon viel Sport gemacht haben, er ist auch so ein Typ, ne? Hat früher immer super viel Sport gemacht. Das bleibt so ein bisschen drin, oder? Ein bisschen drin, ja. Ich habe früher mehr gemacht, weil einfach mehr Zeit war. Ja, logisch. Bin mittlerweile froh, wenn ich es ein-, zweimal die Woche zum Kickboxen bzw. zum Muay Thai schaffe. Mhm. Vor einigen Wochen war Turnier. Mhm. Bin leider nur Zweiter geworden. Der Finalgegner war nicht nur einfach besser, der war auch größer und hat längere Arme gehabt. Das Problem ist, in der Erwachsenenabteilung hast du selbst, wenn sowas wie Meisterschaften sind, musst du echt viel Glück haben, dass es eine 55-Kilo-Klasse gibt. Okay. Und bei dem Turnier gab es halt nur bis 60 Kilo und ich habe beim Wiegen halt niedliche 54,3 auf die Waage gebracht. Ja. Nach Muay Thai-Stil wollten sie mir den Pokal so in die Hand drücken, weil es keine anderen Teilnehmer gab. Obwohl da 100 oder sogar 1000 Leute waren, da gab es einfach keinen in der Gewichtsklasse. Ja, logisch. Ist halt Erwachsener und du musst dann halt unter 60 Kilo wiegen. Ja. Und das ist halt selten. Und mit den Kindern darfst du mich nicht in den Ring stellen. Da mache ich länger den Sport, als die alt sind. Das ist unfair. Ja, logisch. Und dementsprechend war dann im anderen und der war halt im Turnier, im Finale war der halt einfach besser. Ja. Und so das Ziel ist es halt mal wieder über 60 Kilo zu kommen. Durch reines Essen wird es nichts, da muss ich halt eigentlich wirklich exzessiv trainieren, dass es halt echt nur Muskelmasse ist. Ja. Gut, da kann ich halt, wie du an den Bildern gesehen hast, die nicht mehr durch die Tür. Dafür mein Weibchen super polstern. Wir haben letzte Woche im Ikea ein zweites Kissen gekauft, weil ich besitze nur ein Kissen und hat sich beschwert. Mhm. Sie möchte nur noch ein Kissen. Gut. Dann kriegst du ein Kissen und ja, das ist toll und überhaupt, haben das mitgenommen und daheim machst du nur ein halbes. Okay. Dismissed. Dann musst du halt doch mich nehmen. Tja. Ja gut, so schlimm ist das jetzt aber auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Also, ist okay. So, ja. Kopf von Schatz auf dem Brustkasten, so abends in den Arm. Ja, das ist immer super. Mach ich auch total gerne. Da hat der Macker hinter der Brille ein bisschen menschlicher. Ja. Aber das verrate mal keinem. Nein, keinesfalls. Nein. Ja, mach ich auch total gerne. Wir kriegen jetzt ein neues Sofa. Juhu. Nach langer Zeit endlich mal ein neues Sofa. Und da wird es endlich so sein, dass wir nebeneinander liegen können mit ausgestreckten Beinen und auch kuscheln können. Also das, was du eben gerade gesagt hast, ne? Kopf auf die Brust von dem Ehemann, das ist genau das. Super. Ja gut. Der schläft dann ein beim Fernsehen, macht er immer, ich nie. Ich gucke immer alles durch. Mal abgesehen davon, dass ich keinen Ehemann habe. Nö, das kann ich muss ja auch nicht. Nett. ja, Sofa ist ein gutes Stichwort. Deswegen war ich auch mit meiner Madame im Ikea. Ikea, ja. Nach Sofa gucken. Genau. Weil das Sofa, was jetzt rausfliegt, ist noch von Ikea. Bei euch? Ja. Ist das schwarzes Ledersofa? Zwei Sitze? Nee. Ist Stoffsofa. Ja, das ist ein Dreisitzer. Dann kann's rausfliegen. Kann rausfliegen. Ja, ich hatte in meiner alten WG, wo ich wohne alleine jetzt und hatte in der alten WG einen Fernseher. Ja. Und wer hat schon wieder genervt? Ich bitte kurz. Ja, bitte, klar, immer ran. Ja. Ich bin bei Halle 5.2 im Biergarten. Und da marschierst du einfach die Treppe hoch und läufst links. Links. Und dann immer nur geradeaus. Wenn du da mit meinem Zeug hinkommen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Die wiegt nicht viel, die wiegt nur 7 oder 8 Kilo. Also ich hoffe, der hat noch offen. Oder wir machen so, du pflanzt dich da einfach noch eine Viertelstunde so hin, 10 Minuten, Viertelstunde und wir machen hier langsam Ende. Wir sitzen auch schon ein paar bisschen da und ich komme einfach in 10 Minuten dann runter und dann packen wir unser Zeug und... Genau. Wir müssen nur noch klären, welches Ikea-Sofa jetzt gerade. Ja, wir müssen nur noch kurz die Sofa-Frage erörtern und dann komme ich, okay? Die Sofa-Frage. Ja, bei ihr fliegt eins raus und bei mir soll eins reinkommen und ich muss jetzt erläutern, was das ist oder darf. Ja. Muss. Ja. Genau. bis gleich, ja. Ja. Ciao, ciao. Die Weiber sind wieder mit im Spiel. Ja, da kannst du dich jetzt angesprochen fühlen und mein Schatz, sie kann sich angesprochen fühlen. Wieso? Naja, die ist ja auch am Sofa beteiligt, deswegen war ich am Ikea. Ja. Und, welches Sofa soll es denn jetzt werden? Wenn Sofa, dann schwarzes Ledersofa mit Stahlfüßen. Okay. Dummerweise fängt es dann gleich irgendwie teurer an. Ja. Haben wir was Schickes gefunden, halt ein paar hundert Euro. Kumpel könnte halt auch einen Lieferwagen, können wir rankarren. Das ist gut. Da ich auch keinen Fernseher habe, muss halt noch ein Fernseher hin. Ja. Und ich wollte den Fernseher über den Schreibtisch in die Decke tackern, ja, dass ich eben drauf zocken kann und Blu-rays vom Rechner drauf und eben meine Heimkinoanlage auch für den Fernseher benutzen kann. Mhm. Und Sofa und Fernseher und Decken halt auch ein bisschen schweineteuer. Ja. Das alles zusammen wird halt, je nachdem, wie man es vom Budget her anlegt, weit dreistellig bis locker vierstellig. Und wir Redakteure sind natürlich unglaublich reich, haben alle Spiele, alle Hardware, Unmengen an Autos. Weiß aber ich, Geld für einen Fernseher reicht nicht. Reicht nicht, nee. Und Sofa, deswegen müssen wir das mal gucken. Und man möchte ja auch einfach sein Geld dann nicht unbedingt auch nur in Heimequipment praktisch investieren, sondern so Sachen wie, wir wollen mal fortgehen, sei es jetzt nur beim geilen Grieche um die Ecke oder auch mal Urlaub mit Sonne und Meer. Das will ja auch alles wie irgendwie alles bezahlt werden. Gemacht werden. Und man muss halt ein bisschen Prioritäten setzen, weil im Lotto habe ich noch nicht gewonnen, du glaube ich auch nicht. Ich auch nicht, nee. Und da müssen wir ein bisschen schubsen. So, der Herbstplan sieht Wien vor. Ist auch schön. Ja, so mit Prater und Riesenrad bei Nacht schön, und Gondel schön anmieten und Schiffchen auf Donau und überhaupt. Und die machen auch gutes Essen und gut, sie sprechen grausames Deutsch. Gut, okay. Wir tarnen uns einfach als Briten. Irgendwas ist immer. Ne? Ja, genau. Müssen wir mal gucken. Ja, ich meine, bei uns fällt es ja dieses Jahr aus. Oh. Urlaub. Weil wir ja komplett unser Wohnzimmer neu einrichten. Ja, das ist ein bisschen teurer bei uns. Ich meine, aber wir sind auch älter. Also wir können auch dann, verstehst du das? Wir können auch mehr Geld raushauen. Wir können auch mehr Geld raushauen, weil wir auch schon mehr verdienen. Ich wollte gerade sagen. Ne? Also, aber trotzdem ist auch das Geld endlich. Also irgendwas ist immer. Und andererseits, wenn man nicht alles auf einen Haufen hat, sondern auch so ein bisschen stückchenweise, da ist aber auch ein bisschen mit mehr Freude und ich denke auch ein bisschen mit mehr Sorgfalt. Einfach hinten dran, als wenn man es einfach so hinkloppt. Man beschäftigt sich mit den Dingen. Die müssen deswegen am Endeffekt nicht zwingend besser sein, als wenn sie einfach schweineteuer gewesen wären. Aber man geht einfach individueller mit dem Zeug um, glaube ich. Und das ist auch sicherlich nichts Verkehrtes, sich mit dem Zeug einfach zu beschäftigen. Genau. Wenn man es kauft, man muss ja erst nicht total der Freak in der Materie sein. Aber ich bin der Ansicht, unabhängig davon, was man kauft, du willst es ja schließlich auch später benutzen. Richtig. Das heißt, man sollte sich zumindest so weit damit auseinandersetzen, dass man sagen kann, ich treffe auf Basis von einer fundierten Faktenlage meiner Entscheidungen, nicht nur Hörensagen von irgendwoher. Genau. Super Schlusswort, weil dein Kollege wartet ja. Sofa-Frage soweit erörtert und achso, Schulter gezogen, alles klar. Sofa sehen wir dann das nächste Mal. Gehe ich davon, also ich jetzt bringst viele Fotos mit, ne? ich mach dir ein Bild. Wovon ich noch Bilder mache? Ja. Dieses Jahr, das ist nämlich die große Investition dieses Jahr, der erste richtig dicke, fette, mehrwöchige Jahresurlaub. Windsurfen nach Alachati mit Meer und Sonne und schreib's mir eine E-Mail mit den Bildern, mit den Bildern bitte. Ich schicke dir eine Postkarte, das ist glaube ich billiger als Internet im Ausland. Ich also weiß Internet nicht, im Ausland ist blöd. Internetcafé? Ja, Postkarte geht auch. Ich war vor kurzem in Prag. Ja. Mit einem Kumpel. Auch saugeiles Essen. Das beste Essen, das ich in meinem ganzen Leben auswärts gegessen habe. Oh, nicht schlecht. Bandnudeln mit so Art Suppenfleisch. Also wenn du es mal angeguckt hast, ist es schon zerfallen. Ja. Und eine unglaublich geile Petersilien-Knoblauch-Soße drüber gekippt. Ich habe so einen Hunger, hör auf. Ich konnte zwar mit niemandem mehr reden, ja, gut, aber egal. Das Essen war so elendig geil. Und wenn es dann jetzt dieses Jahr da halt rausgeht. Irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir mal zusammen kochen. Die hatten selbst in unserem 3-Sterne-Hotel WLAN offen. Und auch in jeder Kneipe und jeder Bar WLAN. Ja, geht. Top. Kannst du direkt dein tolles Essen auf Facebook posten. Ja, aber sonst musst du halt ein bisschen warten, bis du wieder da bist und dann schickst du die Bilder. Ich wollte gerade sagen, du wirst nicht wegen 3 Tagen, wo das Bild zu spät kommt, jetzt in Tränen ausbrechen. Nein, nicht unbedingt. Oder nächstes Jahr das Interview verweigern. Auf keinen Fall. Marc, bitte. Ich hab dich da, wo ich dich haben wollte. Wir können das Interview beenden. Vielen Dank, Marc. Bitte, gern geschehen. Und viel Spaß noch. Bis dann. Guten Morgen, ihr lieben Abschaltimpulshörer. Ich bin schon auf der Gamescom. Ihr habt da heute mal nicht mit mir gefrühstückt. Das sieht total bescheuert aus. Das tut mir wirklich leid, aber das müsst ihr echt verstehen. Das sieht total bescheuert aus, wenn man alleine frühstückt und dann auch noch in ein Mikrofon monologisiert. Dann denken die Leute, man will sich total wichtig machen. Das ist ja auch ein bisschen peinlich. Also wie gesagt, ich bin schon auf der Gamescom. Ich habe zufällig die Jungs von ArenaNet getroffen und Mädels. Ree war nämlich auch dabei, die gleichzeitig mit mir angekommen sind. Und Ree und ich, wir haben noch ein bisschen gequatscht. Also ich bin totales Fangirl. Die Frau ist so super, die hat es total drauf, muss ich ehrlich sagen. Jetzt bin ich hier ganz hinten irgendwie in der Halle, was ist das, 8 oder so, beim Jugendforum NRW. Und ich warte darauf, dass die Drogenhilfe Köln mal an den Start kommt. Die Jungs sind ja relativ entspannt, von wegen Stadt und öffentlicher Dienst wahrscheinlich. kenne ich ja nicht, aber ist egal. Und wenn ihr euch erinnert, die alten Abschaltimpuls-Hörer von uns und Tower Talk-Zuhörer von uns, die wissen natürlich gleich Bescheid. Vor 2 Jahren haben Fessra und ich mal ein Interview gemacht mit der Drogenhilfe Köln. Das war sehr interessant mit dem Sitzen und Duzen. Aber mich interessiert jetzt im Prinzip mal, was ist daraus geworden? Damals wollte man ein Netzwerk aufbauen, man wollte eine Homepage machen, wo man sich hinwenden kann. Und mich interessiert jetzt einfach mal, was haben die gemacht? Wie ist die Resonanz da drauf? Und ja, was kann man mit dem ganzen Thema machen? Ich muss sagen, gegenüber von vor 2 Jahren, dieses ganze Jugendforum NRW, die sind wesentlich professioneller aufgestellt. Also die haben jetzt hier auch andere Themen wie Medienkompetenz. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von mir und Fessra. Oder von Fessra und mir, Entschuldigung. Da werde ich sicherlich auch noch mal ein kurzes Interview zu führen. Wenn ich schon hier bin, dann interessiert mich das, weil wir ja immer sagen, Medienkompetenz total wichtig. Also das muss man ganz früh beibringen. Und man muss vor allen Dingen auch selber als Eltern irgendwie drauf haben, was ja oftmals nicht der Fall ist, leider. Und dann interessiert mich mal, was kann man da tun und interessiert das überhaupt irgendeine Sau? Also wenn mich das jetzt schon wieder, naja, ich kann mich schon wieder aufregen über die ganzen Kinder, die hier aufgetaucht sind. Also ich weiß gar nicht, habe ich davon gestern schon erzählt? Ich bin schon völlig durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich irgendwelchen Leuten so nebenbei erzählt? Was habe ich euch erzählt, ihr Lieben? Ich weiß es nicht mehr. Wenn, dann erzähle ich es jetzt gerne nochmal. Also gestern unheimlich viele Eltern mit ihren Babys, also nicht irgendwie Kinder laufen, sondern wirklich Babys in Karren, in diesen Kinderwagen ohne irgendwelchen Gehörschutz. Und da muss ich ehrlich sagen, das geht echt gar nicht. Aber gut, die Jungs oder Mädels müssen ja wissen, was sie tun, wenn sie den Kindern das aussetzen wollen. Also es ist echt Hammer. Letztes Jahr, weiß ich noch, da haben Fessra und ich eine Person gesehen. Und dieses Mal habe ich alleine schon auf dem Fachbesuchertag gestern 6 gesehen und ich war fassungslos. Man kann es nicht anders sagen. Ich war absolut fassungslos. Ja, was liegt heute noch an? Also ich bin eigentlich so ziemlich gut im Plan, jobtechnisch. Ziemlich viele Interviews hinter mir. Ich bin eigentlich auch total happy. Das sind alles wieder so komische Themen. Ich bin mal gespannt, wie die Tower Talk Hörer darauf reagieren, weil wir machen ja mal so ein bisschen was anderes. Also wir machen nicht die ganzen Games, greifen wir ab, sondern, also ich zumindest, sondern mich interessieren halt viele Themen so nebenbei, zum Beispiel Job, zum Beispiel PC Games Hardware, zum Beispiel jetzt diese Drogenhilfegeschichte, Medienkompetenz. Also wirklich mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt und ich vertraue total auf Debussy und natürlich auf das Spotlight, dass die diese ganzen Games machen, rauf und runter. Ich habe nachher noch ein Interview um 12 mit der Frau Professor Breitlauch von der Hochschule Düsseldorf. Bin mal gespannt, was die sagt zu dem Studiengang Mediendesign. Ich glaube, sie hat den Lehrstuhl Mediendesign inne und wie die so drauf ist. Also vom E-Mail-Kontakt her muss ich sagen, die war super nett und super locker drauf. Also erwarte ich, dass das auch noch nett wird. Und dann, und da werde ich natürlich jetzt auch gleich dann Interviews machen, bin ich schon total gespannt auf das Google-Plaza-Treffen. Also da kommt ja der eine aus Italien, aus Rom, kommt extra hier, das ist seine erste Gamescom und ich finde das Hammer, ja, das ist so cool und da freue ich mich schon total drauf und danach muss ich ehrlich sagen, bin ich eigentlich gut zufrieden, habe meine Schuldigkeit hier getan. Werde dann schön nach Hause fahren, mich dann zu Hause hinsetzen, Abschaltimpuls Teil 2 für morgen fertig machen, damit der Savage das hochladen kann. Oh, das, Leute, das war ja gestern noch der Horror schlechthin. Ich mich abends schön hingesetzt, nix Party und so, ne? Das kannst du mal gleich haken. Ich schön ins Hotel gefahren, mich hingesetzt, den Abschaltimpuls, Entschuldigung, den ja noch nicht, aber den muss ich auch noch fertig machen. Dings fertig gemacht, also den Tower Talk, Teil 1, super, hat schon ewig lange gedauert, muss ja alles gegenhören, das Interview alleine ist 45 Minuten mit Derry. Und dann hatte ich da dieses Airquotes Internet, WLAN in dem Hotel, lade schön das Ding hoch, nach 65% sagt mir jetzt dann schon, nö. Sie können nur 50 MB hochladen. Ist so, klar, Leute, nee, ist klar. Können wir das nicht mal vorher ankündigen? Download ohne Ende, aber nur 50 MB hochladen. Dann war es 12:30. Dann war ich angekotzt, müde, kaputt. Bin ins Bett gegangen. Hab dem Savage noch eine E-Mail geschrieben. Savage, super Ankündigung. Ich habe ja schon die News geschrieben, aber alles kannst du haken. Aber Gott sei Dank hat man ja von meiner geliebten, heißgeliebten Firma und meinem heißgeliebten Lieblingsadmin ein iPhone und mit WLAN. Und deswegen habe ich heute Morgen innerhalb von 8 Minuten die File hochgeladen. Alles gut. Um 6:35 Uhr dem Savage eine SMS geschickt. Die, tut mir leid, Savage. Ich meine, du hörst das nicht, aber nützt ja nichts. Das war halt eben vorm Frühstück. Musste mal schnell raus noch. Und habe ihm gesagt, hier, du machst hier online, kannst du stellen, das schöne Interview mit der Ree. Ja, ihr Lieben. Dann werde ich heute natürlich noch viele Fotos machen. Ich werde viel mit euch reden, hoffentlich. Ich werde versuchen, noch irgendwelche Leute hier zu interviewen, Cosplayer, keine Ahnung. Vielleicht nochmal gucken, ob ich die Case-Modder finde. Aber jetzt geht's erstmal auf zur Drogenhilfe Köln. Also bis später, ihr Süßen. So, ihr Lieben, das ging jetzt relativ schnell. Die sind ja wohl tiefenentspannt hier. Ich habe mich schön mit euch unterhalten, bisher eben gerade schön. Es ist eine halbe Stunde vergangen, 9:30 Uhr. Die Herrschaften von der Drogenhilfe haben sich gesagt, nö, entspannt, wir tauchen also jetzt erstmal ganz viel später auf. Von der Seite her werde ich jetzt erstmal abdackeln wieder und mit euch irgendwo anders hingehen. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ich meine, was ist denn das wieder für eine Einstellung? Öffentlicher Dienst beginnt normalerweise um 7 Uhr. Das geht gar nicht, finde ich. Aber gut, schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ich bin gerade hier bei Sega. Rudern mit irgendeinem Kinect-Teil. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Kanu-Rudern. Sieht ein bisschen komisch aus. Gut, da haben wir eine 3D-Lounge. Tja, schauen wir mal, was damit ist. Nintendo, das sind alles so Sachen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Deswegen lasse ich das jetzt mal direkt aus. Das ist jetzt ein bisschen fies für euch, aber ist so. Oh, herrlich. So ein Typ mit Fächer, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und dann auch noch ein Typ. Also das kann man in Spanien kann man sich das ganz oft angucken. Da haben wir auch so 42 Grad. Vielleicht kommt der auch aus Spanien, weiß man ja nicht. Ja, was jetzt? Jetzt überlege ich gerade. Ich werde jetzt mal in Richtung Business Lounge gehen, ihr Lieben. Und ist natürlich ganz auf der anderen Seite, ist klar. Und werde da mal sehen, ob ich was zu Risen 2 bekomme. Weil die haben es ja nicht mehr so drauf wie früher, dass du mal eben kurz mit den Game Designern sprechen kannst. Nö, sondern jetzt geht es nur noch über die PR-Typen, hatte ich gestern schon erzählt. Und deswegen werden wir jetzt mal gucken, wie das Ganze so läuft. Es ist immer schön, wie dich heute angucken, wenn du ein Mikro irgendwie in der Hand hast. Ja, ist lustig. Ich sehe noch gar keine Cosplayer. Da kommen wieder die Rettungsdienstler, ganz easy und entspannt. Die sind ja immer da. Natürlich auch die Security-Leute und so. Die haben aber nicht so coole Sachen an wie letztes Mal. Hatte ich auch mal drüber berichtet oder hatten wir auch drüber berichtet. Die waren schon cool drauf. Es füllt sich langsam. Die Leute sind schon ganz aufgeregt, wollen irgendwelche Sachen zocken und so. Und ich bin ja mal gespannt. Also ich frage Ree nachher nochmal, wie das denn so war. Sie ist ja fast schon total auf die Fans und aufs Feedback von den Fans und die Fans zu treffen und so. Ja, vielleicht mache ich nachher nochmal ein Interview mit jemandem von ArenaNet. Aber so richtig fallen mir jetzt auch keine Fragen ein. Mir würden noch ein paar Fragen für Colin zum Beispiel einfallen, aber ich weiß nicht, ob der sich nochmal bereitstellen will oder wann er überhaupt da ist. Ah, es geht schon wieder los. Petra, es ist der Kontakt zu dem Rekorder. Warte. So, der Rekorder hat sich nämlich jetzt gerade mehr oder minder verabschiedet. So, da ist er wieder. Ja, immer noch auf dem Weg in die Business Lounge. Hier blühen die Rosen. Es ist jetzt schon sauwarm, um nicht zu sagen schwül, herrlich. Das heißt, deine Klamotten werden heute an dir kleben. Traumhaft. Also, da stehe ich eigentlich nicht so drauf, aber gut, egal. So, hier kommen die ersten Ladies im Full-Outfit, Cosplay-mäßig. Hervorragend. Da kommen die ersten Cosplayer, die muss ich sofort interviewen. So, die sehen sehr cool aus. Hallo, guten Morgen. Morgen. Ihr seid die ersten Cosplayer, die ich heute hier so finde. Ihr seht richtig cool aus. Danke. Sehr gut. Was stellt das so dar? Wir sind Werbeikonen für Asus und machen ein bisschen Action hier heute auf der Messe und versuchen, die Leute anzusprechen und ein bisschen zu aktivieren und zu mobilisieren für wirklich eine geile Show, die hier heute geboten wird. Also vorbeikommen zum Asus-Stand, da geht's richtig ab. Halle 6. Ganz wichtig, ne? Halle 6, ganz wichtig. Okay, und was kann man da machen denn bei Halle 6? Man kann bei Asus so einiges an seinen Netbooks und PCs spielen. Ein bisschen was kennenlernen von den neuen Mainboards, die wir da haben. Und warum braucht man dazu ein Kampfoutfit? Achso, nee, ist klar, die Asus-Soldaten. Ganz genau, wir sind die Asus-Soldaten und wir rekrutieren. Wir rekrutieren weiterhin, ihr könnt alle kommen. Sehr gut. Und dann kriege ich auch so eine coole Uniform oder muss man dann schon ein bisschen weiter sein? Also ihr seid höher in der Hierarchie oder wie sieht das aus? Absolut, also da muss man natürlich erstmal ein Trainingscamp bestehen, ne? Das ist ganz klar. Ganz klar. Die sehen so cool aus, Jungs, muss ich gleich ein Foto machen, damit ihr auch ein Foto davon habt. Ja, wird das nicht ein bisschen warm? Nee, aber echte Männer, die stört sowas nicht. Wir werden ich gucke kurz auf die Uhr, also jetzt, gegen 12 Uhr werden wir schwitzen wie die Schweinchen, garantiert. Und dann wird es auch mal Zeit für einen kleinen Wechsel, das heißt, wir haben noch ein anderes Outfit parat und das werden wir uns dann annehmen. Wir werden gleich... Badehose dann? Wir werden als Fußball-Champions mit luftigem Trikot unterwegs sein, ja, also Augen aufhalten, wir werden auch in dem Outfit relativ heiß aussehen. Ich als Frau muss sagen, endlich mal, also nicht nur Messe-Babes, sondern ich weiß gar nicht, wie man jetzt die männliche Variante davon nennt, auch Messe-Babes, nur in männlich. Mir auch sehr gerne. Ja, also immer sehr gerne, Messe-Babes bin ich gerne. Ja, geil. Ja, also Leute, also erstmal, ihr Lieben, da bin ich wieder abschaltimpulsmäßig. Jetzt kann ich endlich wieder mit meinem typischen Gamescom-Gefasel anfangen. Leute, es ist so voll. Ihr macht euch kein Bild. Das ist der Hammer. Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist wirklich schlimmer als letztes Jahr Samstag, Sonntag. Es ist so voll. Schwarz vor Leuten. Ich werde nachher wieder mal mein übliches von der Rolltreppe Video runter machen, damit ihr auch Bescheid wisst. Hier sind Cosplayer, ich komme zu nichts. Ich habe mich gerade mit der Linda unterhalten. Der Professorin hatte ich euch ja erzählt, ne? Von der Hochschule in Düsseldorf, auch eine super nette. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg, ich bin schon ganz aufgeregt, zu unserem Google Plus Treffen. Ja, endlich, Guild Wars 2 Fans. Hallo, kleine Azura, die mir zuwinken. Sehr schön. Was man alles. Vor allem wird man berühmt, nur beim Mikro in der Hand. Das ist auch gut. Ja, da bin ich jetzt gerade und versuche mich in Richtung Halle 10 zu bewegen. Meet and Eat, da wollen wir uns um 14 Uhr an dem Meeting Point treffen. Und dann bin ich nur noch easy hier. Also bin ich eigentlich durch, habe meinen Job gemacht. Vielleicht treffe ich mich nachher noch mit Florian auf dem Café, habe ich jetzt mal angefragt. Ob wir nicht mal einen schönen Kaffee trinken können zusammen. Und genieße das jetzt mal. Sowas, es ist so geil. Es ist so voll, Leute. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn, die Leute schieben sich hier durch. Die Luft steht. Es ist super. Du bist so richtig klebrig. Ah nee, so genau wollt ihr das wahrscheinlich alles gar nicht wissen. Nee, ist auch besser so. Ich vermisse den Fesra, natürlich. Logisch, Fesra. Spazieren, das machst du bitte nicht nochmal, dass du mich hier einfach so alleine lässt. Das ist nicht gut. Ich muss den ja monologisieren, stundenlang. Ja, jetzt von Halle 7 bin ich gerade in Richtung Halle 10 und du weißt, wie lang der Weg ist. Das ist nicht witzig. Ich komme gar nicht dazu, Fotos zu machen von irgendwelchen Cosplayern, weil erstmal muss ich jetzt nach Halle 10. Das dauert ewig. Und wenn ich denn da bin oder zwischendurch, du kannst auch gar nicht Abstand halten von den Leuten hier. Es sind so viele. Aber so richtig geile, ich meine diese Asus-Typen, ne? Ich habe echt nochmal Bock, die zu besuchen, aber die sind in Halle 6, das ist hier vorne, vielleicht mache ich das nachher nochmal. Ich würde die ja gerne nochmal in Beachkleidung sehen, der eine wollte sich ja schon ausziehen und so. Das ist die richtige Einstellung. Männliche Messe-Babes, da stehe ich jetzt drauf. Wir Frauen, wir haben das nun all die Jahre nicht gehabt. Jetzt gibt es endlich männliche Messe-Babes, die gibt es hier übrigens zuhauf. In diesem ganzen PlayStation Move und so, wo das um Fitness geht, da haben die auch Typen hingestellt. Also nicht nur die Frauen, die da leicht bekleidet irgendwie rumhüpfen müssen, sondern auch die Männer. Und das finde ich fair. So muss es sein. Ja, Wahnsinn. Vielleicht mache ich auch ein anderes Video, mal die Rolltreppe hoch. Das wäre ja mal was Neues für euch, ne? Nee, machen wir nicht. Quatsch, da muss ich jetzt erst das Telefon rauskramen und so, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, genau. Gott sei Dank geht die Rolltreppe wieder. Wäre es ja gar nicht gegangen. Ja, super. Irgendwelche Leute latschen hier völlig gestört gegen mein Mikro. Läuft. Ja, ein bisschen älter schon die Herrschaften hier. So. Ach, noch gerade auf die Rolltreppe. Es war so schlimm, Leute, dass sie zeitweise einen Eingang sperren mussten, wie ich gerade gehört habe. Das heißt, ernsthaft voll. Nicht irgendwie Geschnacke von mir oder so. Wirklich ernsthaft voll. Und die Security-Leute, ihr wisst ja schon, die Typen hier in den coolen Sachen, die mussten eine Menschenkette bilden, um die Leute draußen zu halten. Das muss so heftiger Andrang gewesen sein. Ich habe es leider nicht miterlebt. Hätte ich ja gerne live euch von berichtet, aber ich war gerade im Interview, deswegen keine Zeit. Ja, die Leute machen hier Fotos und sind irgendwie völlig geschockt, wie voll das ist. Und die Leute strömen hier rein. Es ist der Hammer. Es ist geiles Wetter. Ich weiß gar nicht, warum die nicht irgendwo an den Strand gehen oder so. Nee, die wollen zocken. Finde ich auch okay. Also das kann ich gut nachvollziehen. So, dann werde ich jetzt mal versuchen, meine Guild Wars 2 G-Plus Circle-Freunde zu finden. Und ich bin total gespannt auf Svevo. Der ist Italiener aus Rom. Und der ist extra, wie könnte es anders sein, aus Italien, woher sonst, angereist für die Gamescom. Das ist seine erste Gamescom und er ist total aufgeregt, voll süß. Und ich bin ja so gespannt, wie ihm das gefällt und Guild Wars. Und er hat schon echt alle verrückt gemacht und kann man auch filmen und Guild Wars. Und ja, und ich so, ja, kannst du alles, mach Fotos, kannst du abfilmen, alles, was du willst. Ich bin ja wieder zu nichts gekommen. Also ich habe so ein paar Fotos gemacht von der Charaktererstellung, aber... Das war schon. Dann habe ich so ein bisschen gezockt, aber so richtig weit gekommen bin ich auch nicht. Level 4 oder so war ich dann, Level 3 oder was. Also ich wieder so ludermäßig durch die Gegend gestolpert. Naja, ihr kennt mich ja. Aber Treppe runter geht mit der Luft. Einigermaßen zumindest, ja. So, 10.1, da bin ich richtig. Fächer muss man haben dieses Jahr, ja. Sollte ich mir vielleicht nächstes Jahr auch mitbringen. Ich habe natürlich noch einen von meiner Zeit. Ah, wieder mit Rolltreppe, das ist gut. Als ich mal in Madrid gelebt habe, das war auch schon zig Jahre her, um nicht zu sagen 20 oder so, ist schon ewig her. Also Leute, also ich, wie gesagt, jetzt ganz aufgeregt. 10.1, hier sind wir, Meet and Eat, ist auch voll, natürlich, wie könnte es anders sein? Ihr Lieben, ich melde mich später nochmal, wenn ich meine Guild Wars... Hallo ihr lieben Abschaltimpulshörer, es ist passiert, ja? Wir sind hier zusammen mit unseren... Google Plus Guild Wars 2 Zirkel treffen und neben mir sitzt Rolf. Hallo Rolf. Ich habe gesagt, neben mir sitzt der Rolf. Aber wieso höre ich dich jetzt nicht? Sag mal was. Oh, ich auch nicht. Nee, nicht abziehen. Nee. Red mal weiter. Macht nichts. La, la, la, la, la. Das hat geholfen. Einer singt, zwei singen. Das hat hervorragend geholfen. Gut. Rolf, möchtest du mal unseren lieben Abschaltimpulshörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Nun, wie haben wir uns kennengelernt? Einfach mehr so, ich habe halt bei Google Plus gelesen, dass es einen Guild Wars Circle gibt und habe mich dann einfach mehr oder weniger beworben bei der Maribel. Ellie, die kennen mich gar nicht unter meinem Real-Life-Name. Nee, die kennen mich nur unter Ellie. Und habe entsprechend dann gebeten, da aufgenommen zu werden und wurde aufgenommen. Ja, so einfach geht das, ne? Ja. So einfach geht das. Und wir tauschen uns ja die ganze Zeit immer über Guild Wars 2 aus und so. Genau. Und das ist richtig schön. And we have like international friends here. Come on, hello. Say hello, Sivo. Hello. Hello. You're from Italy. Yes, I am. From Rome. And this is your first Gamescom, isn't it? It's my first game show at all. Yeah. How do you like it? Well, it's really, really nice. Really nice. I haven't been able to play anything yet. Because there's just too many people around. It's crowded. Yeah, really crowded. Yeah, it is. But I'm loving it. And you brought the Italian sun with you. Yeah, I did. It's really, a really nice day. Yeah, it is. And Guild Wars is your favorite game as well? I haven't played Guild Wars 1, actually, I must admit. Oh. But Guild Wars 2, I'm psyched about Guild Wars 2. Okay. Yeah, because when I saw the Guild Wars 2 manifesto, it was just like they were talking to me. Uh-huh. What would you like to in an MMO? Right. That was just, everything was there. Perfect. So, I tried to catch up a little bit on Guild Wars 2, but not much time and... The usual. Yeah. Real life is interfering. Yeah. That's the usual stuff. Okay. Will we pass on the mic here to... Sure. Leute. Ja. Das ist nur Audio. Das tut gar nicht weh. Oh, come Ja, wenigstens mal Hallo sagen hier. Ja, siehst du? Ja, das war doch gar nicht so schlimm. Kannst auch mehr als Hallo sagen. Halt mal. Oh, halt ihm das mal hin. Ja, siehst du. Tut echt nicht weh. Alles gut. Ja. Einen wunderschönen guten Tag und Grüße von der Gamescom. Ja. Viel Spaß beim Spielen. Genau. Jan. Was soll ich sagen? Weiß ich nicht, Jan. Jan ist ja ein Phänomen hier. Den haben wir hier gefunden, spielt nicht. Ist eigentlich genauso schön wie ich. Hat eine wunderschöne Playstation, kann damit auch nicht umgehen, genau wie ich. Ich kann damit umgehen, ich habe nur keine Zeit. Ja, okay, das hätte ich jetzt auch gesagt. Bedienen genau, das kann ich. Bedienen kannst du es, das kann ich auch. Die Knöpfe drücken auch. Das kann ich auch, aber wir losen in bestimmten Games ab. Assassin's Creed haben wir beide festgestellt, Wände hochgehen ist nicht unseres, ne? Nee, Wände hochgehen, runterfallen eher, ja. Ja, das ist kein Thema. Habe ich dann auch aufgegeben, genau wie du. Ja, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich andere Spiele und so. Jetzt wollte ich ja eigentlich mit euch PlayStation Move machen, aber Kanu fahren. Nur mit Lichtschwert. Nur mit Lichtschwert. Ein alter, eingefleischter Star Wars Sammler. Bogenschießen können wir machen. Bogenschießen. Ja, Messerwerfen. Hab ich gesehen. Messerwerfen? Bogenschießen weiß ich nicht. ich wollte das im Prinzip eigentlich nur verpacken. Eigentlich wollte ich ja nur männliche Messebabes gucken. Männliche Messebabes? Ja, die sind da ja alle. Deswegen. Tut mir leid, ich habe mein Kostüm vergessen. Ja, oh, mach nichts. Kannst du das ja so einfach ausziehen, geht auch. Der Rolf hat gesagt, soll mich normal anziehen, weil wir interviewt Warum werden. Warum denn? Ne Quatsch. Hier muss man, Rolf, hier muss man Cosplaying machen. Nein, der Jan, anders angezogen, das willst du nicht sehen, glaub es mir. Echt, du kennst das schon? Erzähl mal. Nein, das kann ich nicht erzählen, das ist ja sozusagen Datenschutz. Das ist Datenschutz, jetzt kommen wir hier Datenschutz. Das ist ein Quatsch. Ja, ich habe meine Star Wars Atemmaske halt daheim gelassen, ne? Ach, gestern habe ich Starship Trooper. Oh, nee, kannst du auch. Komm, auch mir nicht. Auf. Stormtrooper. Stormtrooper, genau. Ja, völlig falsches. Frag mich Hälfte, völlig ja, alles klar. Ich bin schon völlig verwirrt hier. Aber das ist nichts Neues. Stormtrooper ohne seine Stormtroops. Der war irgendwie ein bisschen verloren. War der alleine? Der war ganz alleine. Single Trooper. Ja, ganz alleine. Bisschen schade. Letztes Jahr war auch noch Darth Vader hier, aber heute, glaube ich, dieses Mal hat es nicht geschafft. Das Wetter war sicherlich zu warm dieses Jahr, in Schwarz und bei dieser Hitze. Ich glaube, das ist nichts und sich weiß anziehen mag er einfach nicht. Nö. In Weiß rennen ja auch nur die Nintendo-Leute rum. Die sind alle ganz in Weiß. Der Stand ist ganz weiß von Nintendo und ja, die Leute da auch. Ton in Ton, alles ja. Ton in Ton. Also, ja, ja. Damit du die nicht so gut findest. Die verstecken sich auf ihrem weißen Stand. Ja, die Grafik ist auch nicht besonders gut bei Nintendo. Upsi. Habe ich ein bisschen Kritik gehört? Können nicht so viele Kontraste gezeigt werden. Genau. 256 Farben sind ausreichend. So, ich glaube, 256 Farben sind ausreichend. Ah, ja, richtig. Ja. Ja, warum hat sich eigentlich in Guild Wars 2 die Christin so viel Panik da gemacht wegen der ganzen Farben? Wenn sie bei Nintendo gewesen wäre, hätte sie den ganzen Stress gar nicht gehabt. Hätte sie viel Zeit gehabt, könnte ein entspannteres Leben führen. So musst du sich Gedanken über viele Farben machen, so 16,8 Millionen, schätze ich mal. Aha. Da muss man schon länger drüber nachdenken, so bei 256. Ja, und dann Martin musst du alles übersetzen, die arme Sau. Ja, genau. Ich kann mich jetzt gar nicht mal outen. Ich spiele ja auch die Sims 3. Ne, so richtig Haus bauen, so ein typisches Frau. Hier, oh, wie das geil ist toll, ist das, das ist super. Ich habe das schon gesehen. Das ist sehr schade, dass Leuten. Wir nur, Leute, dass wir nur schade, dass wir nicht Audio sind. Der Rolf neben mir gleich so, oh! Ne? Ja, meine Tochter darf das auch spielen. Ja. 30 gut. Minuten am Tag. Ja. Jetzt kommt demnächst die Sims 3 einfach tierisch. Ich war nicht schon mal vor. Deine Tochter will bestimmt ein Pferd haben. Nein, die will kein Pferd haben. Oh doch, nein. Die will ein Pferd nein, haben. Nein, die will mit Sicherheit kein Pferd haben. Ein Hund die vielleicht. Die will eher einen LKW haben oder einen Bagger. Ja, dann. Jan hat eine vernünftige Tochter mit Bagger und LKW. Ja, ich höre das schon. Ja, genau. Hier wieder irgendwelche Cosplayer. Weiß ich nicht, aber die finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe ja letztes Mal so Cosplayer-mäßig den Supergau erlebt. Da war ein so ein Typ, der hatte auch so eine geile Uniform an. Ich weiß gar nicht, aus welchem Game der kam. Und der sah so richtig chefmäßig aus. Und ich schon, oh super. Cosplayer, der ist bestimmt richtig in seiner Rolle drin. Hab den gleich mal angesprochen mit dem Mikro. Und dann war da nur so Pieps, Pieps. Da war dann nicht viel. Und dann musste er mal seinen Kumpel angucken, ob er denn auch reden darf. Und das kam mir gar nicht so chefmäßig also, manche rüber. Manche Leute merken schade. Nicht, dass sie hier nicht nur unter sich sind. Nee, das stimmt. Dass es hier auch noch Leute gibt, die die Realität anders wahrnehmen. Ne? Ja, genau. Vielleicht war die Verkleidung so ein Schutz für seine schüchterne Persönlichkeit. Und er wollte gar nicht angesprochen werden. Du hast ihn überrumpelt. Er hätte auch als Lara Croft gehen können. Ja, stimmt. Das wird genauso... immer. Ach, das ist dein Kostüm. Ich habe nur den Pferdeschwanz abgemacht heute. Ah, okay. Oh Mensch, scheiße, ey. Das hätte ich ja gerne mal gesehen. Ja, ich auch. Ja, so ihr Lieben, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Vielleicht mache ich später noch ein bisschen Abschaltimpuls, weiß ich nicht. Ich versuche die ganze Zeit auch den Florian zu überreden, dass er mir einen Kaffee kauft. Und ja, was wollte ich euch sagen? Ich vermisse Fesra, also ziemlich. Ja, Rolf kann dazu nichts sagen, weil der kennt ihn nicht. Und ihr Lieben, danke fürs Zuhören erstmal und war nett mit euch. Und das war dieses Mal relativ kurz für die Gamescom. Tut mir leid, aber ihr wisst ja,